Mary liebt Jack, Jack liebt Sylvia, Sylvia liebt David. Jack und David lieben die Fliegerei und schließlich auch einander. Dazwischen ist Krieg. David stirbt. Jack liebt nun doch Mary, weil sie übrig bleibt. Ende. Sehr geehrte ZuhörerInnen, ich blicke gerade straight an Johannes vorbei auf seinen Kühlschrank und sehe, dass er Eintrittskarten hat für die drei Fragezeichen live. Plur, du kannst mich doch hier nicht outen in unserem Filmpodcast, dass ich die drei Fragezeichen mag. Ich glaube, es gibt eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen PodcasthörerInnen und drei Fragezeichen-Fans. Das kann gut sein, ja. Herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast, wo Johannes, der mir gegenüber sitzt, und ich, der mir gegenüber sitzt, Plor, wo wir über Filme diskutieren, und zwar nach dem Konzept, einer schlägt dem anderen jede Woche einen Film vor und im besten Fall einen Film, den diese Person noch nicht gesehen hat und die ihren Horizont erweitern soll, und dann schauen wir den und dann diskutieren wir darüber und versuchen uns so wenig wie möglich zu streiten, was meistens misslingt, versuchen aber unseren filmischen Horizont zu erweitern, was meistens gelingt. Und ich habe unser Konzept diesmal ein bisschen gebrochen. Plor, möchtest du Tee? Ich könnte dir Tee eingeben. Sehr gerne, ja. Unser Konzept ein bisschen gebrochen, indem ich einen Film vorgeschlagen habe, den ich noch nicht gesehen habe, den ich aber trotzdem gut finde, von dem ich einfach davon ausgegangen bin, dass ich ihn gut finden werde. Danke dir für den Tee. Milch trinkst du ja nicht, ne? Nee, aber Kluntje. Es gibt sogar noch Kluntje dazu. Der Hammer. Hier werden noch Pleasantries ausgetauscht. Macht's euch gemütlich. Nehmt euch auch einen Tee. Wir trinken Tee, schwarzen Tee mit Hafermilch. Und ein Film, nicht nur ein Film, den Johannes nicht gesehen hat, sondern den ich auch nicht gesehen habe. Wir haben also diese Woche tatsächlich eine Premiere. Wir sind völlig unvorbereitet in diesen Film reingegangen. Ja. Und erst bei der Recherche habe ich dann gesehen, wir haben hier den ersten Oscar-Gewinner der Filmgeschichte vor uns. Es ist unglaublich. Du kannst nicht alles vorher sagen. Plor, ich wollte mindestens 20 Minuten darauf verwenden, den Leuten zu verklickern, dass das der erste Film ist, der einen Oscar gewonnen hat. Aber gut. Wings aus dem Jahr 1927. Flügel aus Stahl heißt der in der deutschen Synchronisation, deutschen Übersetzung. Ist ein Stummfilm, ein Schwarz-Weiß-Film und ein Klassiker, nicht nur, weil er den Oscar gewonnen hat, sondern auch, weil er einen sehr großen Einfluss auf Kriegsfilme hatte, die danach folgen sollten, und Flugkampf. Der Hammer. Szenen. Absolut. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal, ich lese mal meine kleine Einführung vor und dann gehen wir ab in die Diskussion. Los geht's. Sehr schön. Wings. Wings war eine von 1971 bis 1981 bestehende Rockband von Paul McCartney mit seiner Ehefrau Linda. Moment, nein, falscher Wikipedia-Artikel. Moment. Wings. Genau. Wings, Moment. Google findet unter Wings nichts anderes. 1927 dazu eingeben. Besser. Ha, sehr gut. Wings ist der erschreckend unbekannte Stummfilm der End-20er Jahre, in dem der erste gleichgeschlechtliche Kuss der Filmgeschichte zu sehen ist, der die krassesten Flugaufnahmen zu bieten hat, die noch für Jahrzehnte eine hohe Latte gelegt haben, und der erste Gewinner der allerersten Oscars. Doch worum geht es? Also, Mary liebt Jack, Jack liebt Sylvia, Sylvia liebt David. Jack und David lieben die Fliegerei und schließlich auch einander. Dazwischen ist Krieg. David stirbt. Jack liebt nun doch Mary, weil sie übrig bleibt. Ende. Man könnte den Eindruck bekommen, es werde viel geliebt, aber viel mehr noch wird geflogen, geschossen und gelesen. Nämlich Zwischentitel. Ist ja ein Stummfilm. So, Plor, was hat dich denn an den Fernseher gefesselt? Die Liebe oder der Krieg? Gute Frage, ja. weil der Film tatsächlich zwischen dem Emotionalen und dem Spektakulären hin und her springt. Ja. Und ich würde mal gleich mit so einem Bold Statement starten. Oh, okay. Wir haben hier den ersten großen Oscar-Bait-Film vor uns, bevor es die Oscars überhaupt gab. Und es passt nur zu gut, dass dieser Film der erste Oscar-Gewinner ist, weil er legt quasi die Formel zurecht für alle weiteren Filme, die verzweifelt versuchen, einen Oscar zu gewinnen in den nächsten Jahrzehnten bis zum heutigen Tag. Das ist unglaublich. Ich habe nach den ersten 20 Minuten habe ich genau diesen Gedanken gehabt, den du gerade formulierst, bloß ein bisschen anders. Ich habe gedacht, echt, das ist unglaublich. Da das legt doch gerade Fundament für wahnsinnig viele kommende Filme, die dramaturgisch und inhaltlich an dem sich orientieren, um rauszufinden, wie schaffe ich es, einen Film zu machen, der so Preise gewinnt. Ja. Das ist krass. Und der trotzdem dem Publikum gefällt, ne? Weil das ist bei den Academy Awards ja tatsächlich sehr wichtig, dass die Filme nicht bloß, wie zum Beispiel die Cannes-Filme, Filme sind, die das Feuilleton liebt, sondern auch das große Publikum. Ja. Der Oscar ist ja eigentlich der Mainstream-Star unter den Awards. Hm. Und dieser Film hat eben das alles drin, was zum Oscar-Film gehört. Es ist eine historischer Rahmen, ein romantisierter historischer Rahmen. Wir haben irgendwie dieses Zwischenmenschliche. Hm. Wir haben Problematisierung, die allerdings immer so ein bisschen weichgespült sind. Mhm. Also es gibt Momente, wo dieser Film so ein bisschen die pazifistische Note einschlägt, aber ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt würde diesen Film als Antikriegsfilm bezeichnen. Darüber müssen wir noch reden später, Plor. Das ist unglaublich. Würdest du das wirklich selten? Nee, ich finde es wahnsinnig seltsam. Ich bin so hin und her gerissen. Aber das kriegen wir noch raus. Wir haben diese Romantisierung der Historie. Wir haben natürlich große Liebesgeschichten, aber auch nicht nur Liebesgeschichten als zwischenmenschliche Handlung, sondern wir haben eben diese sehr weitgehende Buddy-Geschichte, Bromance. Mhm. Wir werden mit Sicherheit nochmal drüber reden müssen, ob es auch zu einer Romance wird. Mhm. Weil dieser Film hat ja einen gewissen Ruf sich erarbeitet in queeren Kreisen wegen diesem Kuss. Ja. Und es gab lange Debatten drüber, ob es hier homosexuelle Untertöne gibt oder Übertöne. Darüber diskutieren müssen? Ich verstehe es gar nicht. Aber das können wir auch noch machen. Ich bin sehr gespannt. Und er hat sogar einen Comic Relief. Ja. Der kommt aber sehr kurz. Der kommt leider viel zu kurz. Oh, ich finde, auch den haben sie echt so ein bisschen hängen lassen. Den hätten sie deutlich mehr ausschlachten können. Und zwar gibt es, wenn unsere beiden Protagonisten Jack und David zur Akademie kommen, gibt es einen zusätzlichen Anwerber, und zwar Hermann Schwimpf. Und er ist wegen seinem Namen, ist ja nicht so beliebt bei der Fliegerakademie, weil der Name klingt natürlich deutsch, er ist sehr offensichtlich deutsch. Holländer, sie sagen ja you Dutch boys oder so, womit er abgekanzelt wird, und er will dann immer beweisen, dass er ein echter Amerikaner ist, und das macht er mit seiner Tätowierung. Am Oberarm. Bizeps. Am Bizeps, der so schön schlabbert. Und dieser Hermann Schwimpf, der kommt 3-4 Mal vor und ist einfach so die Comic-Relief-Figur, ne? Der macht auch der hat so immer so einen schelmischen Gesichtsausdruck. Ich muss immer an O'Donnell denken, oder wie der heißt, von Singing in the Rain, der den einen von den dreien spielt. Ah, verdammt, warum fällt mir der Name gerade nicht ein? Ist egal. Auf jeden Fall hat der großes Potenzial, wirklich dieser Sidekick zu sein, der immer wieder auftaucht und da durch die Gegend tänzelt und da irgendwie noch eine Vaudeville-Nummer von sich gibt oder sowas. Aber leider nutzen sie das nicht wirklich viel. Ja, leider. Und er war genau das. Es war, also er wurde auch so da reingesetzt, ne? Er war ein Comedian und er hat dann aber halt eben auch Filme gedreht, und tatsächlich kam er aus Schweden. Er war ein schwedischer Einwanderer. Und er war auch, offensichtlich hat er auch damit gespielt, dass er eben diesen Akzent hatte, und das war so eines seiner großen Highlights während seiner Auftritte. Ach so. Dass er der ist, der halt lustig Englisch spricht und dass er versucht, irgendwie in Amerika dazuzugehören und es ihm nicht so wirklich gelingt. Das macht sich natürlich im Stummfilm nicht so gut. Ja, genau. Aber ich finde, er ist trotzdem sehr lustig. Also er ist super lustig. Ich finde, die Rolle ist auch echt, ich finde es gut, dass sie so eine Figur nochmal reingesetzt haben. Absolut. Und er hat unfassbar viele Filme gedreht, und Wings gehört eher zu seinen frühen Filmen. Also sein erster Film ist von 1926, in dem er mitspielt. Und dann hatte er offensichtlich immer so ein bisschen diese Comedy-Sidekick-Rollen, und er hat gespielt bis in die 50er Jahre hinein. Ah, vielleicht kenne ich ihn sogar aus irgendwelchen 50er Jahre Filmen. Ich finde, sein Gesicht schreit so danach. Den hat man in 1000 Filmen aus der Zeit gesehen, in irgendeiner kleinen Nebenrolle, und um ein bisschen Humor reinzubringen. Oh. Weil das macht er in dem Film halt auch. Du hast doch bestimmt den Wikipedia-Artikel gerade da. Hast ich du den, ein paar Titel aus den 50ern da? Ein paar Namen? Aus den 50ern. Na, lass mich mal scrollen, wie gesagt. Also in den 50ern. The She-Creature, Paris Model, The Beautiful Blonde from Bashful Band. Also ich kenne hier nichts davon. I'm from Arkansas. Ach, verdammt. Okay, nee, dann. Machine Gun Mama. 1944. Oh Gott, keine Ahnung. Ein Musical-Comedy-Film von Harold Young. Okay. Aber tatsächlich. Da warten Perlen auf uns, Flo. Ja, wir müssen das alles Perlen gucken. Al Brendel, 5 Minuten Leinwandzeit in diesem Film, und trotzdem bleibt er im Gedächtnis einfach, weil er super lustig ist. Und wieder mit dem Bizeps rumwackelt, um die Fahne irgendwie zum zum Wehen zu bringen. Es ist großartig. Ja. Ich finde es wahnsinnig witzig und es ist sehr schön. Das Ding ist, dass ich nicht so richtig weiß, ob der Film sich entscheiden kann zwischen einer Komödie und einer Tragödie und einem Kriegsfilm und einem Antikriegsfilm und einem, ich keine Ahnung. Ich bin ein bisschen unsicher, was der Film eigentlich will. Also komödiantisch hat er sonst ja relativ wenig zu bieten. Er hat schon, aber auch immer ein Slapstick-Timing dabei, immer irgendein Typen, der sich noch ins Auto übergibt, irgendein, weißt du, solche Sachen. Es gibt natürlich diese Bart-Szene, die wirklich groß ist, wenn wir den betrunkenen Jack sehen und er überall Bubbles sieht, die dann auch wirklich sehr schön eingezeichnet sind in das Bild und dann überall rumfliegen. Ich bin so beeindruckt von diesem Film, was so die Technik betrifft. Wollen wir das mal als großes Feld nehmen? Weil der hat so viele tolle Sachen, Technik, wie diese Bubbles. Es ist unglaublich. Also, der Film besteht ja zu ganz großen Teilen, das müssen wir als erstes sagen, aus Fliegerei. Mhm. Stellt euch vor, 1927, wir haben eine riesige Kamera, die sehr, sehr stationär ist. Es gibt aus diesen Zeiten kaum Filme, wo es große Kamerafahrten oder sowas gibt, weil es einfach sehr schwer und teuer ist. Natürlich haben viele Filme das irgendwie versucht, aber es gab immer nur so Highlights von Movement. Aber was heute so betrieben wird an Kamerabewegungen und so, das ist einfach nicht denkbar gewesen mit diesen riesigen Dingern von damals. Und es gab auch Handkameras irgendwie für so Kriegsberichterstatter, aber das war auch alles qualitativ nicht der Hammer. Und so, die haben auch mit sowas so ein bisschen gearbeitet, aber die haben es geschafft, diese krassen Kameras an Flugzeuge wirklich ranzubauen, um damit in der Gegend rumzufliegen. Nicht nur an Flugzeuge ran, sondern auch in Flugzeuge rein. Es ist krass. Die Schauspieler in diesem Film, wir haben viele Cockpit-Aufnahmen und da kommen wir auch schon zu einem visuellen Highlight, was wir in allen Fliegerfilmen bis zu Star Wars auch wiederfinden. Diese Cockpit-Kamera, Frontkamera auf den Piloten. Ich muss die ganze Zeit an Star Wars denken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, George Lucas hat doch diesen Film gesehen und hat gedacht, ich mache den auch, bloß eben in modern. Definitiv. Die Kampfszenen aus Star Wars sind ganz krass inspiriert von diesen Flugaufnahmen. Unglaublich. Und zwar diese Cockpit-Frontkamera. Und um das nochmal stark zu machen, in Star Wars sitzen die Schauspieler natürlich im Greenscreen im Studio und sitzen in einem Nachbau. Mhm. Hier haben wir Frontkameras auf die Cockpit-Ansicht, wo unsere Schauspieler wirklich im Cockpit sitzen. Und die fliegen wirklich in der Gegend rum. Die fliegen in der Gegend rum. Der eine Schauspieler, David, der den David gespielt hat, der konnte tatsächlich fliegen. Der hat auch im Ersten Weltkrieg als Pilot gedient. Und der Regisseur auch. Mhm. Deswegen hat er überhaupt die Regie bekommen. William Wellman war Flugzeugführer sogar im Ersten Weltkrieg. Das heißt, der wusste auch ungefähr, wovon er redet und was er da zeigt. Und der war auch sehr tyrannisch am Set, was die Umsetzung betrifft, weil es ihm echt wichtig war. Und wahrscheinlich genau deswegen, weil er die Erfahrung mitgebracht hat und wusste, wie es wirklich war. Aber Charles Rogers, der den Jack spielt, der war kein Pilot. Der musste Flugtraining machen. Der hat echt krass viel gelernt. Und am Anfang haben die noch den Fluglehrer gehabt, der sich dann bei den Flugaufnahmen darum gekümmert hat, dass das Ding in der Gegend in der Luft bleibt. Und am Ende hat er das selber gemacht. Yeah. Der hat wirklich gespielt, geflogen und teilweise die Kamera noch bedient. Die mussten ja auch noch die Kameras, da konnte ja keiner andere dann noch mitfliegen. Es gab wohl auch so eine Mischung, also es waren Piloten mit an Bord, sie waren nicht allein in den Maschinen, aber die Piloten, die da mit waren, die haben relativ wenig gemacht. Die haben, also natürlich gibt es diese Flugszenen, wo wir die Cockpit-Ansicht sehen, das sind tatsächlich, da fliegen die halt einfach. Ja. Und dann gibt es natürlich nebenbei nochmal diese Szenen, wo wir wirklich irre Stunts sehen. Ja, von außen. So, genau, von außen. Mhm. Aber bei ihren Flugzielen waren wohl auch Piloten so als Sicherheitsmaßnahmen mit an Bord, die auch teilweise ein bisschen gelenkt haben, die ihn zum Beispiel dann hochgebracht haben, weil du kannst nicht so viel lernen innerhalb von Wochen. Aber tatsächlich haben die auch in Szenen selbst geflogen. Ja. Es macht viel von der Spannung aus, natürlich. Es ist unglaublich. Es fühlt sich echt an, obwohl es ist von 1927, ne? Und es ist 100 Jahre. Also ich meine, es ist natürlich genau deswegen so echt, weil es echt ist, weil sie haben ja wirklich nur die Kamera dahingeschnellt und die sind wirklich in der Gegend rumgeflogen. Ja. Und alles, was das mit dem Gesicht macht, alles, was das mit dem Körper macht, was das an dem Schauspiel gibt und so weiter, es ist der Hammer. Ja, Regisseur Wellman hat extra darauf geachtet, dass sie aufgestiegen sind an Tagen, an denen viele Wolkenformationen zu sehen waren, weil er wollte dieses Gefühl von Geschwindigkeit und von Intensität dieser Luftaction. Er hat gesagt, und das kann man nachvollziehen, Geschwindigkeit ist relativ. Ja, also wenn du nichts hast, wogegen du fliegen kannst, dann wirkt das nicht besonders schnell. Deswegen haben sie extra geguckt, dass sie viel in den Wolken fliegen, damit es irgendwas gibt, was diese Geschwindigkeit vermittelt. Ja. Und das sieht man in dem Film auch. Also diese Intensität der Wolken. durchfliegen, ne? Der hat das verglichen mit den Autos, die auf der Straße, wenn man ein Auto filmt, das auf der Straße lang fährt, dann hast du den Referenzpunkt Haus, was im Hintergrund ist. Das Auto fährt schnell am Haus vorbei, man sieht das. Man kann das, hat durch den Referenzpunkt, weißt du, welche Geschwindigkeit das Auto hat. Aber mit dem Flugzeug im Himmel, wenn du ja nichts hast, was dagegen irgendwie zu sehen ist. Dann steht das. Dann steht das Flugzeug in der Luft und gut ist. Und das ist wirklich clever und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und die Filmaufnahmen mit den Wolken sind natürlich grandios, überhaupt. Also nicht nur als Referenzpunkt. Ja. Und dann hat er tatsächlich zwischendurch 19 Tage gewartet, bis es wieder das Wetter so weit war, dass sie wieder fliegen konnten. Das war ein unglaublich langer Dreh, ne? 9 Monate. Ja. Und der Hammer. Es muss Chaos gewesen sein in dem Hotel, in dem die Leute waren. Da hat er nämlich die ganzen Piloten, was damals einfach mal Männer waren. Ja. Und die Schauspieler. Und dann haben die in den Hotels gesessen und gewartet, bis es wieder losgeht. Und daraus sind sehr viele Schwangerschaften entstanden. Ja. Es gibt da so ein paar Geschichten, aber ich glaube. The Elevator Girls were all pregnant. Ja. Director Wellman hat gesagt, tatsächlich, es war ein Armageddon of sexual Donnybrook. Sie waren in diesem Hotel für 9 Monate und am Schluss hatten, genau. Es ist unglaublich. Und natürlich war das auch möglich, weil er Hilfe vom Militär hatte. Und das ist krass. Das muss ich mal, also natürlich bedeutet das auch, unter Umständen, dass der Film eine Richtung eingeschlagen hat, die eben nicht so entschlossen Antikriegsfilm geworden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Militär nicht geholfen hätte oder ihre Unterstützung zurückgezogen hätten, wenn sie mitbekommen hätten, dass es ein Film ist, der das Militär schwächer macht. Ja. In dieser Zeit vor allem. Das ist heute ein bisschen anders vielleicht, aber damals war einfach das Militär so eine heilige Instanz, die man nicht angreift, vor allem nicht, wenn man finanziert wird von denen. Es ist denkbar, ich würde es tatsächlich nicht komplett auf die Militärbeteiligung schieben, weil der ganze Film atmet den Geist von dieser Helden der Lüfte-Romantik. Ja, ja, absolut. Sowohl in den Bildern als auch in den Zwischentiteln. Also wir müssen nachher noch mal kurz ein bisschen zur Geschichte des Luftkriegs im Ersten Weltkrieg kommen, weil da gibt es tatsächlich nicht so viel Geschichte. Ja. Der Film hat diese Romantisierung in sich und die ganze Story ist um diese Romantisierung gebaut, weil es einfach die typische Geschichte ist von den Helden, die losziehen, ihre Frauen sind zu Hause, geben noch die Fotos mit und die Helden ziehen dann los in den Luftkampf und werden da zu Männern. Am Schluss wird auch gesagt, er kommt nicht gebrochen nach Hause, sondern er kommt als Mann zu Hause, er ist als Junge losgegangen, kommt als Mann nach Hause. Also diese Romantisierung ist schon drin und natürlich spiegelt sich das auch in nicht in der Technik, sondern im visuellen Stil des Films wieder. Das ist einfach atemberaubend. Wir haben hier einen Film, der das voll auskostet, dass diese Luftfahrt-Action, nenne ich sie jetzt mal, wirklich beeindruckend ist. Und du sitzt vorm Bildschirm und denkst, wow, dieser Film ist fast 100 Jahre alt und es funktioniert trotzdem. Es reißt dich total mit. Es sind fantastische Bilder. Absolut. Also ich kann immer nur wieder eine Lanze dafür brechen, sich die alten Filme anzuschauen und einfach zu lernen. Du hast natürlich durch den Abstand viel mehr Möglichkeiten, auch zu verstehen, welche Kniffe die damals benutzt haben, weil die heute so wahnsinnig bekannt sind. Aber ich glaube, dadurch ist der Lernfaktor noch größer als Filmemacher, sich die alten Filme anzuschauen. Und nicht nur, wenn du Filmemacher bist, sondern auch einfach nur, wenn du Filme liebst, sich die alten Filme alle anzuschauen und zu sehen, wow, was hatten die damals für Möglichkeiten und wie hat sich der dramaturgische Bogen eines Films entwickelt bis heute? Ja, und gerade in den Flugkampfszenen, man kann gar nicht überbewerten, wie krass diese Flugkampfszenen einflussreich waren. Absolut. Bis ins kleinste Detail. Einfach sowas auch wie Nahaufnahme von Metall, in das Kugeln reingehen. Ja. Und dann hat man die Einschusslöcher. Das ist in jedem zweiten Flugkampffilm, egal ob es ein Kriegsfilm ist oder ein Science-Fiction-Film wie Star Wars, sieht man diese Bilder, wo gezeigt wird, jetzt wird's ernst, einfach indem erstmal Blech zerschossen wird. Ja. Und das ist in diesem Film. Und ich habe gedacht, was hat es denn da zu suchen? Das ist doch viel zu modern. Aber nein, das ist die Zeit. Das ist die haben damit angefangen. Das war die Pionierzeit der Luftfahrt im kriegerischen Sinne. Ja, ja, ja. Der Erste Weltkrieg war die erste Zeit, in der das passiert ist. Und sie haben das natürlich, sie haben das gemacht, sie haben das eigentlich weitergeführt, was im Ersten Weltkrieg damit auch gemacht wurde. Und jetzt, um kurz einen Cut in das Technische zu setzen, müssen wir nachher noch viel mehr Technisches sagen. Ja. Aber springen wir mal ganz kurz zum Historischen. Ja. Weil die Flugfahrt war jung und der Erste Weltkrieg war das erste Mal, dass der Luftkampf eine Bedeutung hatte im Krieg. Die war unglaublich niedrig. Der Luftkampf selbst hat keine große kriegsentscheidende Rolle gespielt. Mhm. Es gab tatsächlich die ersten, die damit angefangen haben, waren die Deutschen. Mhm. Und wir haben nicht diese, damals hatte der Luftkampf noch so eine gewisse Unschuld, weil wir haben nicht das, was wir im Zweiten Weltkrieg dann haben, dass diese Flächenbombardements von Städten stattfinden. Ja. Das haben wir im Ersten Weltkrieg überhaupt nicht. Was tatsächlich gemacht wurde, was der Anfang des Luftkampfs war, war, dass die Deutschen mit Zeppelinen nach oben geflogen sind und Granaten runtergeworfen haben. Aber es waren keine zivilen Ziele, sondern es war tatsächlich eine Unterstützung aus der Luft für den Stellungskrieg, um die gegnerischen Stellungen irgendwie zu treffen. Und das war tatsächlich schon zu Beginn des Krieges. Das waren so die ersten Bombardierungen, die zum Beispiel gegen Häfen gingen oder gegen gewisse Soldatenstützpunkte. Tatsächlich hatten die deutschen Flugzeuge, haben dann auch einen relativ unheimlichen Ruf entwickelt. Mhm. Und da haben dann die Alliierten irgendwann dagegen gesteuert und haben ihre eigenen Flugzeuge hochgebracht. Und dann kam es zu diesen berühmten Dogfights, zu diesen Luftkämpfen, Mann gegen Mann. Und das war tatsächlich eigentlich, wie der Film es auch erzählt, in der Endzeit des Krieges. Das war im Jahr 1917. Mhm. Da kam es zu diesen großen Kämpfen. Ja. Und das Besondere war, dass diese Kämpfe in der Rezeption deutlich stärker waren, als sie eine Rolle gespielt haben auf dem Schlachtfeld. Und das hat einen einfachen Grund. Diese Kämpfe, die ließen sich benutzen, um Heldengeschichten zu erzählen. Aha. Du hattest in den Kriegen vorher, im 19. Jahrhundert, gab es noch diesen klassischen Kampf Mann gegen Mann mit Schwert und mit Pferd, elegant in die Schlacht reiten. Der Erste Weltkrieg war ein Stellungskrieg. Ja. Der wurde anonym gestorben. Da waren die, haben die sich keinen Zentimeter weiter bewegt. Also da ist natürlich das berühmteste Beispiel. Mhm. Menschen, die zusammengepfercht in Schützengräben sitzen, aufeinander schießen und dann sterben. Ja. Und dieser Luftkampf, diese Dogfights, die haben die Individualität zurück in den Krieg gebracht. Das war die einzige Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben hier einen Helden, der kann es mit einem einzelnen Gegner aufnehmen. Mhm. Weil das ist das, was passiert ist. Es sind zwei Flugzeuge gegeneinander geflogen. Da ist der Film auch historisch akkurat. Und die haben aufeinander geschossen und versucht, sich gegenseitig runterzubringen. Mhm. Der rote Baron Hermann von Richthofen ist der berühmteste aus dieser Ecke, der so zum Helden stilisiert wurde. Und die Amerikaner haben natürlich auch versucht, ihre Piloten zu Helden zu stilisieren. Und die Briten und Franzosen haben das genauso gemacht. Ja. Und das war halt möglich, weil man gesagt hat, das ist ein einsamer Ritter. Mhm. Der fliegt los, der kämpft gegen einen anderen Mann, Mann gegen Mann. Das ist nicht so, man ballert ins Nichts und trifft 10 Leute und tötet sie ohne zu wissen wen. Ja, sondern es ist wirklich 1:1. Und deswegen wurde diese Ritterlichkeit auch betont. Wir haben ja diese eine wirklich schöne, romantische Szene in dem Film, wo der Zwischentitel sagt, es gibt Ritterlichkeit unter diesen Pionieren der Lüfte. Mhm. Und wir sehen, dass einer abgeschossen wurde und der andere Pilot, ein Deutscher tatsächlich, sieht dann, dass er ihn getroffen hat und dass der sich nicht mehr wehren kann, weil seine Waffe auch nicht mehr funktioniert und dreht dann ab und sagt, okay, ich habe diesen Kampf gewonnen. Ja. Und dieses Narrativ, dafür haben sich die Luftkämpfe einfach geeignet und deshalb wurden die sehr groß gemacht. Die Piloten wurden sehr gefeiert, obwohl ihre Rolle wirklich eine minimale war. Die hatten eine kleine taktische Bedeutung, so als Aufklärungsflieger und auch so ein bisschen, um ein paar Bodenziele zu zerstören, ein bisschen die Bodentruppen zu unterstützen. Aber letzten Endes hatten sie keinen wirklich wesentlichen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Aber diese Heroisierung dieser Flieger war mir gar nicht so bewusst. Und das erklärt jetzt so ein bisschen das, was ich beim Gucken gedacht habe, das ist ein bisschen aufgeblasen, dass der nach Hause kommt und da ein riesiges Fest und er wird da irgendwie vom Bürgermeister begrüßt und die feiern ihn alle. Dann ist das vielleicht doch einigermaßen realistisch. Das war so. Das war tatsächlich so. Die wurden krass gefeiert und die haben auch Geschichten erfunden. Ne? Es gab diese Immelmann-Geschichte, die irgendwann in den USA aufgetaucht ist, wahrscheinlich auch so ein bisschen verbreitet durch verschiedene Medien und wahrscheinlich auch durchs Militär forciert. Mhm. Da ging es darum, dass ein englisches Fliegerass namens Albert Ball mit 44 Abschüsse den deutschen Piloten Max Immelmann, der 15 Luftsieger hatte, zu einem Duell über den Wolken aufgefordert hätte, schriftlich. Okay. Und dieser Deutsche hätte akzeptiert und dann hätten sie gegeneinander gekämpft und hätten ein richtiges Duell Mano a Mano gehabt. Und am Schluss hätte der Brite den Deutschen abgeschossen am Schluss. Ja. Geschichte ist komplett erfunden. Es stimmt nichts an dieser Geschichte. Schön. Und das war, es ging vor allem eben um das Bild für weniger die Propaganda gegen den bösen Feind. Mhm. Das war nochmal aus anderer Richtung. Als vielmehr das Bild für die Menschen zu Hause, um zu sagen, hey, dieser Krieg hat doch was Heroisches. Ja, auch Moral ein bisschen hochzuhalten, ne? Ja, genau, um die Moral hochzuhalten, sowohl in den Truppen als auch an der Heimatfront, die in den Weltkriegen eine große Rolle gespielt hat. Ja. Krass. Aber es ist schon so, dass man oft, weiß nicht, wie es dir ging im Film, aber dass man oft da sitzt und sich fragt, oh, was will der Film mir jetzt sagen? Ich zeige jetzt die Toten relativ gnadenlos, muss man sagen. Zwischendurch sieht man doch auch... Es gibt eine Szene, eine Sterbeszene von einem Piloten, der dann sogar Blut spuckt, ne? Ja, genau. Ist das Kritik oder nicht? Erlaubt er sich da Kritik oder nicht? Oder was ist... Ist das Bild, was man da zeichnet, vielleicht sowieso damals so gewesen, dass man gesagt hat, man muss jetzt gar nicht irgendwie noch blumisieren, weil jeder weiß, wie der Krieg ist und das ist trotzdem, haben uns trotzdem darauf geeinigt, dass es irgendwie heroisch ist. Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht genau, was der Film will. Also der Filmemacher. Es wird ja tatsächlich oft, es gibt diese Zwischentitel, die vom Schrecken des Krieges erzählen. Und es wird dann ja auch gesagt, diese ganze Frankreich-Paris-Szene, die es gibt, wird ja damit eingeleitet, dass die Piloten irgendwie versuchen, Abstand zu finden und irgendwie versuchen, den Schrecken zu vergessen. Ja. Aber ich glaube, dieser Schrecken, der da immer angedeutet wird, der bettet sich in das heroische Gesamtnarrativ ein. Das sind Helden, die nehmen den Schrecken bewusst auf sich, um für die richtige Sache zu kämpfen. Und stärker hängen bleibt dann eben doch nicht... der Schrecken des Krieges, sondern Selagair, das ist der Krieg. Ja, so sieht es eben im Krieg aus. Ja, das wird gerade gegen Ende verdammt oft gesagt, einfach. Das ist halt der Krieg und das gehört dazu, wenn du heldenhaft kämpfst. Ei. Ach. Kurz zum Technischen nochmal, was ich unterbrochen habe. Hast du noch was Technisches? Ja, wir haben Farbe. Ne? Wir haben, oh mein Gott. Wir haben Feuer, was so begeistert. Kolorisiert ist und zwar wirklich schön. Ist das toll. Also es ist schlimm, wir reden hier, also wir haben jetzt den großen Bogen gespannt, wir reden von Schrecken des Krieges und Menschen sterben, aber sieht es nicht toll aus, wenn so ein Flugzeug abgeschossen wird? Oh mein Gott, das ist so eine gute Entscheidung und es ist so toll, weil die das... Also, die Version, die wir vor uns liegen haben, Plor, ist ja eigentlich eine restaurierte Version, die gar nicht das Original ist, sondern die einfach wieder so hergestellt wurde und restauriert wurde, wie sie glauben, wie sie war, als sie rausgekommen ist. Kudos zu Paramount, die sich wirklich Mühe gemacht haben. Ja. Es gibt eine fantastisch restaurierte Version auf Blu-ray. Und bei Amazon kann man die sich auch kaufen. Du hast allerdings Archive geguckt, ne? Ich habe in Archive geguckt. Wenn ihr die nicht kennt, archive.org, das ist eine ganz, ganz tolle Webseite. Vielleicht kannst du das was sagen, Plor, weil ich kenne die gar nicht so gut, aber ich erinnere mich immer wieder, dass du davon geredet hattest, wo man alles findet, was irgendwie erreichbar ist, legal. Archive.org ist, glaube ich, ne, die leben tatsächlich von Spenden und die archivieren Medien ganz viel, also alles, was irgendwie urheberrechtlich frei ist. Ja. Und man findet dort Filme, man findet dort Literatur, man findet dort Audio-Files, man kann selbst Sachen hochladen. Mhm. Wir haben unseren Podcast da auch drin, einfach so aus Archivierungsdrang von mir. Von archive.org gibt es auch die Wayback Machine, das kennt ihr vielleicht, wenn man alte Websites sucht, die nicht mehr online sind, kann man in dieser Wayback Machine, kann man sich die alten Websites noch anschauen, wie sie 2015 oder 2010 oder so aussahen und man findet eben auch tatsächlich relativ viele Filme da. Das ist total gut und ich habe den dort gesehen und es lief ganz wunderbar, es ist ganz tolle Version, gute Auflösung, guter Sound, also natürlich ist der Film, trotz Stummfilm hat er einen Score, also hat Musik und er hat Geräusche. Ja. Und das war tatsächlich das, was die damals angelegt haben. Die haben nämlich 1927 gab es die Möglichkeit schon, auch wenn es noch nicht so verbreitet war, das mitzugeben, dass man auf einem bestimmten Tonlichtband oder wie das hieß, dass man das mitliefern kann mit dem Film und dann läuft da sozusagen die Orchesteraufnahme mit. Da war noch keine Sprache dabei, kein Dialog, aber man konnte auch eben wie so ein Orchester eben auch Geräusche mitliefern. Ja, ja genau, solche Sachen. Sie sind gut eingesetzt. Also man hat nicht das Gefühl, dass es so ein nerviges Flugzeugdröhnen ist, sondern es ist in den richtigen Momenten werden diese Geräusche untermalt. Ja, absolut perfekt gemacht, finde ich. Und dann haben die es eben, weil wir das wissen, dass es damals so war, dass die Flammen, wenn ein Flugzeug getroffen wird und runterfällt, dass die Flammen gelb koloriert sind. Und es ist der Hammer. Das Bild ist fantastisch, weil es macht wirklich was Krasses mit diesen Szenen. Ja. Jeder kennt das, wenn man ein schwarz-weißes Bild hat und dann so einen Farbpunkt setzt. Meistens ist es rot. Ich finde es dann ein bisschen dämlich. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass das Gelb von dem Weißen, des Schwarz-Weißen gar nicht so weit weg ist. Ja. Und deswegen ist es sehr schön subtil. Ja. Es ist nicht dieses knallige Rot, was dann so durchkommt und man dann sagt, okay, ich hab's verstanden. Sondern es ist so subtil genug, dass es so ein Effekt hat, der einen irgendwie trifft, der einen ins Mark trifft, der einem die Dramatik der Situation so viel stärker macht, ohne einen mit dem Holzhammer zu treffen. Man versteht auch tatsächlich besser, was passiert, weil wenn man keine Ahnung von Luftkämpfen hat, so wie ich, dann sieht halt ein riskantes Manöver genauso aus wie ein Absturz. Das stimmt, ja. Und dadurch, dass wir gesehen, ein Flugzeug ist getroffen und das ist, es gibt diesen einen visuellen Punkt, der das ganz klar macht, wissen wir, okay, jetzt ist es ernst, jetzt stürzt er ab oder jetzt kommt er ins Schlingern, jetzt kriegt er Probleme. Ja. Das ist wirklich toll gemacht. Und es gab ein ganz bestimmtes bestimmten Prozess, mit dem das gemacht wurde. Also es saß da nicht nur einfach irgendjemand mit einem Buntstift und hat die Filme angemalt, sondern da musste irgendwie, um alles andere, was nicht koloriert werden musste, musste mit so einem Film versehen werden, damit dann diese Stelle wiederum in ein Färbebad gegeben werden konnte, damit diese Stelle dann gefärbt wird und der Rest nicht. Und das war irgendwie ein ganz bestimmtes Verfahren, das irgendwie auch, das schon lange vorher, 1916 schon eingesetzt wurde und dann bis Ende der 20er. Ja. Und danach gab es dann irgendwie andere Farbfilm-Experimente sowieso. Also beeindruckende Luftaufnahmen, vielleicht noch zwei kleine Fakten dazu. Es wurde in San Antonio, Texas gedreht. Mhm. Und es gab zwei größere Unfälle während des Drehs. Ja, Tödlichen. Einen tödlichen, oh mein Gott. Und er hatte echt Angst, dass er dann nicht mehr weiterdrehen darf. Und dieses Militär hat allerdings dann auch die Schuld eher auf den Piloten gelegt als auf den Regisseur, den da hochgeschickt hat. Das ist ein bisschen das Risiko, ne, gewesen. Und hatten einen anderen Unfall, da hat jemand sich das Genick tatsächlich gebrochen. Ja. Das klang auch so, als ob der irgendwie gestorben ist. Aber der hatte ein paar Wochen Krankenhausaufenthalt und konnte dann wiederkommen. Kontrollierter Absturz war es. Ja. Und der ist aus dem Cockpit rausgefallen nach dem Absturz. Ja. Und es war halt 1927 sahen die Flugzeuge noch ein bisschen anders aus als heute. Da gab es nicht so viele Sicherheitsvorkehrungen. Da bist du halt rausgefallen, wenn du irgendwie ungünstig gelegen hast da in der Luft. Ja, aber wir haben ja nicht nur die Flugszenen, die eine beeindruckende Technik und Kameraführung mit sich bringen. Also es geht ja eigentlich geht es ja schon los in der Eröffnungssequenz, wenn wir sehen, wie David, einer unserer Protagonisten, zusammen mit Sylvia, die so ein bisschen so ein Love-Triangle bildet, das kein wirkliches Love-Triangle ist. Weil sie ist ganz klar in David verliebt und Jack ist zwar in sie verliebt, aber und sie bringt es einfach nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass sie ganz klar mit David zusammen sein will. Ja. Auf jeden Fall haben wir diese Eröffnungssequenz, wo David und Sylvia zusammen in einer Hollywood-Schaukel sitzen und wir haben diese tatsächlich unsere erste schwindelerregende Kamerafahrt, wo mir wirklich kurz ein bisschen schummrig wurde, ist nicht im Flugzeug, sondern ist, wie diese Schaukel auf und nieder geht und die Kamera fährt da mit und schaukelt quasi mit. Wir haben wirklich ein schaukelndes Bild. Wie auf der Schaukel. Und ich nehme an, dass sie wirklich auf die Schaukel montiert haben, die Kamera. Was gleich am Anfang klar macht, okay, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die sich wirklich Gedanken machen, die innovativ sind, weil das ist auch nichts, was man in den 20ern so wahnsinnig viel gemacht hat. Die Kamera irgendwo dran zu montieren und da irgendwelche Experimente mitzumachen und so. So eine Kamera ist sauteuer und sauschwer. Also, boah. Und es gibt den visuellen Ton des Films vor, weil wir haben diese Art der Bilder, finden wir oft im Film. Es gibt diese eine berühmte Bar-Szene. Das war doch der Grund, warum du den Film gucken wolltest, ne? Ja, die sind da in Paris in dieser Bar. Der eine Typ ist total betrunken und sieht dann diese Bläschen, über die wir auch noch reden müssen. Also als Establisher-Shot, als Shot zum Etablieren, wo wir sind. Diese Kamerafahrt über die Tische, wo die Gäste sitzen. Und zwischen den Gästen durch, das ist noch so beeindruckend. Die Kamera ist nicht an der Decke, sondern die Kamera ist wirklich, fliegt über die Tische, knapp über die Tische an den Gästen vorbei, um eben zu unserem Protagonisten, zu Jack zu kommen, der ganz betrunken in der Bar gerade mit einer Französin flirtet. Das ist unglaublich, das ist eine total geile Sache, weil du da überhaupt nicht mit rechnest, weil du denkst in den 20ern, was haben die denn da gemacht? Die haben die Kamera aufgestellt und gut ist. Und dann fliegt das Ding da durch. Die mussten wirklich so einen ganz eigenen Apparat dafür bauen und erfinden. Ich weiß nicht, ob es das dann war, was dann auch später Hitchcock und so verwendet haben für ihre Sachen, für ihre Kamerafahrten. Hitchcock hat das ja auch sehr gerne gemacht. Ja. Aber das war unglaublich. So ein riesiger Arm, den sie da für die Kamera hatten, der dann über diese Sets rüber ist. Ja. Boah. Und dann kommen wir eben zu dieser Bubble-Szene, ne, die ja auch wirklich nochmal so visuell verspielt ist. Wir haben Jack, der betrunken ist. Und er sieht überall so kleine Bläschen, die aufsteigen aus dem Getränk natürlich. Da macht es am meisten Sinn. Und er sagt auch die ganze Zeit, Bubbles, Bubbles. Ja. Fucking Bubbles. Und das Geile ist, der Typ war wirklich betrunken. Der Schauspieler war 22 und hatte noch nie getrunken. Er hatte echt noch nie getrunken und hat das erste Mal da sich richtig besoffen. Und der war halt bei den Dreharbeiten einfach durch. Super. Und diese Bubbles sind irgendwie so gut reingebaut, dass man sich echt erstmal fragt, hä, Moment, digital, was? Nein. Weil es sieht nicht aus wie Comic reingemalt. Nee. Aber es muss ja irgendwie reingemalt sein. Und sie fangen halt subtil an, aber sie steigern sich dann. Und die Bubbles kommen dann überall, auch aus den Trompeten. Ja, das ist und, so geil. Es wird immer mehr. Und es ist wirklich, irgendwann hast du so ein Szenario, wo diese Bubbles überall durch die Luft fliegen. Ja. Das sieht trotzdem toll aus. Und das ist eine tolle Visualisierung von einer Betrunkenheit. Ja. Es funktioniert einfach. Ne? Und dann haben sie, hast du gelesen in den Titles, dass sie versucht haben, da auch noch diese betrunkene Sprache in... Ja. Haben sie irgendwelche Schreibfehler oder was haben sie da reingebaut, um klarzumachen, dass er betrunken lallt? Super. Also technisch ist es wirklich ein beeindruckender Film, ohne jeden Zweifel. Visuell wirklich unglaublich stark. Und das noch heute. Also wenn ich mir den Film anschaue, nicht nur, also natürlich denkt man, das ist die Zeit. Es ist irgendwie krass, dass es in der Zeit so gut ist. Aber es ist auch für sich stehend einfach sehr gut. Ja. Das ist wirklich toll. Kommen wir mal zu dem, was neben der Technik und neben dem Visuellen steht, das ist natürlich die Geschichte. Findest du die Geschichte mitreißend? Finde ich die Geschichte mitreißend. Also man hat schon streckenweise das Gefühl, dass es eine ganz große Ausrede für diese Aviation-Szenen sind. Also dass man so, jetzt kommen wir zu einer Flugszene, guck mal, was wir können. Und das davor ist so ein bisschen, ja... so aus dem Hut gezaubert. Aber es ist, kommt ja auch aus einer Geschichte, die für sich schon gestanden hat. Also es ist eine Verfilmung eines bereits existierenden Stoffes. Ja. Aber der ist auch stark verändert. Und der ist auch vor allem stark verändert, muss man dazu sagen, weil die Schauspielerin, Frau Miss Bow oder wie sie hieß. Clara Bow wollte, dass die war nicht zufrieden mit der Geschichte. Nein. Wir haben hier tatsächlich, also das, was ursprünglich geplant war, ist deutlich mehr, dass die Rahmenhandlung nur dazu dient, irgendwie von einem Luftkampf zum nächsten zu führen. Mhm. Und Clara Bow, die damals ohne jeden Zweifel der Star war. Absolut. Sie war die, mit der der Film beworben wurde. Sie ist ganz groß auf dem Plakat. Sie war eine große Schauspielerin. Sie war ein Sexsymbol. Das erste It Girl. It Girl, ein Jahr vorher, oder? 1926, glaube ich. 1927 wurde der, glaube ich, auch gedreht. Oder 1927 kam er raus. Auf jeden Fall ist es, ja, es fällt genau in dieselbe Zeit. Sie ist das erste It Girl. Im Film It. In dem Film It, da spielt sie ein It Girl. Und sie galt damals als Sexsymbol. Also It Girl, vielleicht ganz, wir müssen kein Lexikon für den Mist aufmachen. It Girls sind die, die sich an reiche Typen ranhängen und an berühmte Typen, um selbst reich und berühmt zu werden. Ganz toll. Jedenfalls hat sie das Drehbuch in die Hand bekommen und hat gesagt, Wings is a man's picture and I'm just the whipped cream on top of the pie. Und das wollte sie nicht. Ja. Und natürlich ist es immer noch so ein bisschen so. Aber sie haben echt viel gemacht dafür, dass sie durfte dann im Auto in der Gegend rumfahren und durfte da viel mehr machen. Sie machen sie zur Mitprotagonistin, indem sie auch in den Krieg eintritt quasi. Ja, ja. Als zivile Unterstützung. Als, genau, Medical Corps oder wie das genau, ist. Genau, als Krankenschwester eigentlich. Und dementsprechend wird auch diese Liebesgeschichte von ihr und Jack so ein bisschen ausgeweitet. Tatsächlich haben wir am Anfang so ein bisschen Screwball-Comedy-Vibes, weil er ist so ein bisschen der Naivling, der dumme Idiot, der nicht merkt, dass sie voll auf ihn steht. Und wir haben die eigentlich eine wirklich niedliche Szene, wenn er sein Auto repariert und sie kommt und himmelt ihn an. Und dann knallt er es nicht, aber trotzdem mag er sie. Und es gibt so ein bisschen so diese Screwball-Vibes. Ne? Sie ist verliebt, er ist dumm. Es ist aber auch Etablierer dafür, dass er sich vielleicht für Frauen gar nicht so sehr interessiert. Könnte man meinen. Könnte man meinen, aber dann hat er plötzlich die Sylvia da am Wickel. Ja. Aber vielleicht auch nur als Social Approval-Ding, was ja ganz oft in der Zeit gemacht wurde. Schieben wir die sexuellen, homosexuellen Untertitel erstmal noch kurz zur Seite. Weil, also was hier natürlich erzählt wird, sind ganz klar ein heteronormatives Beziehungsgeflecht. Jack liebt Mary. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht in deiner Einleitung. Ich kann es nur wiederholen. Jack liebt Mary. Mary liebt Jack. Jack liebt Sylvia. Sylvia liebt David. David und Jack müssen in den Krieg. Und David und Jack werden so ein bisschen als Konkurrenten etabliert. Und während der Akademie werden sie dann zu Freunden, vor allem bedingt durch einen großen Faustkampf. Also David weiß eigentlich, dass Jack keine Konkurrenz für ihn ist und er hat damit auch irgendwie abgeschlossen. Es ist okay, Sylvia will eigentlich David das Foto mitgeben und dann kommt Jack und sie hat das Foto in der Hand und er freut sich so und dann gibt sie es ihm, weil sie kann es einfach nicht ertragen, dass er traurig ist und sie sagt zu David, ja, ich gebe ihm mein Foto, aber dich liebe ich wirklich und David akzeptiert das, aber Jack denkt, sie hätten da so ein Konkurrenzding am Laufen und dann sorgt Jack für einen Faustkampf mit ihm und dann erarbeiten sie sich quasi in diesem Kampf den Respekt des anderen, werden dadurch Freunde. Es ist so ein bisschen ein Trope, es ist schon ein bisschen, vor allem weil das, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du das so gesehen hast wie ich, aber die kämpfen da diesen Faustkampf und das ist so das, was später in Filmen so, was haben wir bei, wo war das? Tiger and Dragon. Sie wird entführt von ihm und dann kämpfen die und mitten im Kampf fangen sie an rumzuknutschen und haben Sex oder so. Das machen sie in diesem Film nicht. Nein, aber es ist in den, aber das ist das Äquivalent für die 20er, oder nicht? Lass uns die homosexuellen Untertöne immer noch ein Stück zur Seite schieben. Das geht nicht, das ist die Szene, das ist die Szene. Neben der anderen Szene am einen Ende ist das die Szene, wo das so hochkommt, wo man das Gefühl hat, okay, die kämpfen jetzt miteinander und dann merken sie, oh, ist doch ganz geil. Okay, ich sehe schon, wir müssen darüber reden. Also, dieser Film hat einen, also die beiden werden Freunde, die beiden kämpfen zusammen im Krieg. Ja. David wird abgeschossen. Alle denken, er wäre tot. Jack ist tierisch wütend, fliegt los und schießt einfach wahllos Deutsche ab deswegen. Und David hat aber überlebt und schafft es, ein deutsches Flugzeug zu klauen und damit zurück zur Heimat zu fliegen, wo er im Flugzeug auf den Jack im Flugzeug trifft. Und Jack erkennt natürlich nur ein deutsches Flugzeug, schießt und schießt damit seinen Freund ab. Mhm. Er stürzt in ein französisches Dorfhaus. Und dann kriegt Jack natürlich mit, oh mein Gott, ich habe meinen besten Freund abgeschossen. Und der liegt im Sterben. Jack kommt zu ihm und wir haben eine wirklich sehr lange Sterbeszene, die mit einem gleichgeschlechtlichen Kuss endet, wo Jack über David gebeugt ist und sagte, ich wollte doch nur noch einen Deutschen für dich abschießen. Und dann streichelt er ihm durchs Haar und David schaut ihn an, sie schauen sich tief in die Augen, sie umarmen sich mehrfach. Es ist sehr viel Zärtlichkeit zwischen zwei Männern, die wir hier sehen. Ja. Und wegen dieser einen Szene hat der Film auch in queeren Filmkreisen einen gewissen Kultstatus, weil er eben als Film gilt, der hier einen homosexuellen Untergang hat. Und es ist der erste Film, wo so ein gleichgeschlechtlicher Kuss tatsächlich zu sehen ist. Ja. Also, ne, das ist halt einfach so der geschichtliche, deren Verdienst quasi, so ein bisschen. Also ich glaube, also Punkt 1, du hast offensichtlich ja schon, du stehst sehr auf diese Homosexualität. Gleich von Anfang an. Also ich würde sagen, Punkt 1 ist, ich glaube, niemand der Beteiligten hatte das intendiert, weil der Film erzählt dafür einfach viel zu stark diese heteronormative Romanze. Und die ist so ein Rahmen drumherum. Das kann ich nicht bestätigen. Oho, okay. Also es gab Interviews danach mit Leuten, die beteiligt waren am Film oder Freunden von Beteiligten und so. Und es hieß immer, dass alle wussten, dass Charles Rogers schwul ist. Ja. Das war also irgendwie given. Mhm. Und wenn du so einen Film machst, in einer Zeit, wo das nicht selbstverständlich ist und in einer Zeit, wo das sowieso ein schwieriges Thema ist und dich dann für diese Inszenierung entscheidest und als Charles Rogers mitspielst und auch allen erzählst, also wo es einfach bekannt ist, dann muss das irgendeine Form von Intention mittragen. Okay, folgen wir mal kurz dieser Interpretation. Heißt das, wir haben hier eine Freundschaft, die sich zu einer homosexuellen Liebe entwickelt, die in Untertönen erzählt wird? Ja. Und dieser Jack geht am Schluss nach Hause und heiratet Mary? Das ist die große Schwäche des Films, muss ich sagen. Sowieso. Also, weil es wird überhaupt nicht erklärt, warum er dann nach Hause geht und Mary und dann sagt, ach, mir ist übrigens aufgefallen, ich liebe dich. Und dann auch noch ihr erzählt, dass er einen Fehltritt in Frankreich sich erlaubt mit hat. Aber was für ein Fehltritt denn? Weil die waren ja nicht zusammen. Die hatten ja keinen... Aber sie waren zusammen im Hotelzimmer. Ja, aber das hat sie... Er wusste ja nicht, dass sie das ist. Nee, aber genau das meinte er mit Fehltritt, dass er quasi mit einer Frau zusammen war. Aber er muss... Warum sollte er ihr das beichten müssen? Die waren ja kein Paar vor dem Krieg. Sie hat sich ja nur an ihn rangeworfen. Aber seine Unschuld ist damit ein bisschen verletzt. Ach Gott. Also ich glaube, das gehört schon zu dieser Ritterlichkeit, dass dass sie keusch bleiben für ihre Frau, deren Foto sie zu Hause haben. Schari, ich muss dir was erzählen. Vor 10 Jahren. Ich hab. Ja, gut, okay. Wir leben ja Gott sei Dank nicht mehr in diesen Zeiten. Und ich meine, sie haben ja durch den gesamten Film über diesen Konflikt um die Sylvia. Es gibt ja nochmal diese Szene, bevor sie losfliegen zur großen Schlacht, in der David dann auch abgeschossen wird, wo es nochmal um dieses Foto geht. Und zwar, wo David das Foto rausfällt. Ja. Wo Jack das Foto rausfällt, weil er hat das ja von Sylvia. Und dann sieht David auf der Rückseite halt stehen, für dich, David. Und deswegen will er es zurückpacken bei Jack, damit Jack das nicht sehen kann, was sehr heroisch ist. Und Jack denkt, David würde immer noch darunter leiden, dass Sylvia ihn liebt. Und dann streiten sie sich um das Foto und dann sieht David nur einen Ausweg und zerreißt das Foto und sie ziehen auch so. Sie haben einen letzten Streit quasi, bevor sie gemeinsam in die Schlacht ziehen. Ja. Also dieses Triangle zwischen Sylvia, Jack und David ist ja omnipräsent in diesem Film. Ja. Das steht ja die ganze Zeit über ihrer Freundschaft. Und das ist ja auch, das wird ja auch oft betont, dass es darum geht, dass sie, was ist stärker, unsere Freundschaft oder unser Konkurrenzkampf um diese eine Frau. Ja. Das kann man ja nicht einfach wegwischen, das ist ja da. Ja. Aber muss man mal sagen, oder? Es ist dramaturgisch echt ganz gut gemacht, dass sie das am Anfang aufschreibt hinten und dass sie dann ihren letzten Streit vor dem... Das ist doch ein typisches dramatisches Element von einem Hollywood-Film heute, oder? Auf jeden Fall. Das ist doch hundertprozentig. Das ist total krass. Ein Missverständnis, das einen Konflikt erzeugt. Und man hat immer, also wenn man an die alten Filme denkt, an eine Stummfilmzeit denkt, denkt man immer so an billige Pantomime, die nichts erzählen kann, sondern die so immer so platt bleibt. Aber das stimmt ja nicht. Und das finde ich so genial daran, an diesem Film. Ich freue mich allein deswegen über diesen Film, weil so viele dramaturgische Kniffe drin sind, die wirklich gut funktionieren. Yeah. Das ist krass. Es gab in den 20er Jahren schon Auseinandersetzungen mit dem Thema Homosexualität unter Soldaten und Homosexualität im Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich, ironischerweise nicht von der amerikanischen Seite, sondern am stärksten von der deutschen Seite. Oh. Und zwar ein Pionier auf diesem Gebiet war der Sexualforscher, Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld, der eigentlich so als Mitbegründer der homosexuellen Bewegung gilt. Aha. Und der hat in den 20ern, also bevor dieser Film gemacht wurde, hat er ein Buch herausgebracht, die Sittengeschichte des Ersten Weltkriegs, mit verschiedenen AutorInnen, die über Sexualität im Krieg geschrieben haben. Ja. Ein großes Thema war natürlich Prostitution an der Front. Und es gibt aber auch einen Abschnitt über Homosexualität in Kriegszeiten. Das wurde vor allem untersucht vom Wissenschaftlich-Humanitären Komitee, auch eine deutsche Vereinigung, die Homosexuelle befragt haben zum Krieg. Ja. Und die haben natürlich vor allem Homosexuelle befragt, die quasi geoutet waren oder die selbst für sich selbst geoutet waren und warum sie in den Krieg gezogen sind und so weiter. Das heißt, es ging weniger um diese homosexuellen Untertöne, sondern mehr um wirklich Homosexuelle. Wie ist ihr Verhältnis zum Krieg? Ja. Und tatsächlich gab es offensichtlich, also wie gesagt, ich bin hier, wir haben wenige Quellen, weil damals wurde das halt viel unter den Teppich gekehrt. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen auf diese deutschen Quellen angewiesen. Aber da stehen ganz interessante Sachen drin. Und zwar gab es tatsächlich einen begeisterten Patriotismus bei vielen Homosexuellen. Viele Homosexuelle, also verhältnismäßig viele, sind in den Krieg gezogen offensichtlich. Wow. Und das ist unter anderem etwas, was Magnus Hirschfeld versucht zu erklären. Warum haben wir so viele Homosexuelle, die begeistert Soldaten sind? Weil damals waren natürlich auch noch sehr viele Klischees unterwegs. Und darüber redet er dann auch. Ja, die Homosexuellen sind ja eigentlich viel sensibler und viel zarter als heterosexuelle Männer und die können doch eigentlich, das passt doch überhaupt nicht, dass die Soldaten werden. Aha. Da haben wir halt so die Klischees, da waren, die bis heute fortbestehen. Ja. Und er versucht so ein bisschen damit zu erklären, dass zum einen Homosexuelle weniger familiäre Bindungen haben. Es gibt nicht so viel, was sie zu Hause hält, weil sie tatsächlich weil sie keine Ehen haben, weil sie keine Ehen eingehen können. Okay. Man muss dazu sagen, in Deutschland war tatsächlich die Verfolgung von Homosexualität deutlich stärker als in anderen Ländern. Ja. Und er sagt dann auch zum Beispiel, okay, und einige wollten auch, wollten genau deswegen nicht in den Krieg ziehen, aber es gab trotzdem sehr viele, die für Deutschland in den Krieg gezogen sind. Das zweite war, das ist so ein sehr düsteres Kapitel, da es wohl Homosexuelle gab, die quasi mit einer Art Selbstmordwunsch in den Krieg gezogen sind. Oh. So, dieses verborgene Leben, das ich führen muss, dem wird dann wenigstens ein Ende gesetzt, wenn ich auf dem Feld ehrenhaft sterbe. Ja. Was ziemlich tragisch und ziemlich abgefuckt ist. Und dann streift er zumindest auch das Thema, dass die Kameradschaft unter den Soldaten irgendwie diese sehr starke Nähe zur gleichgeschlechtlichen Liebe hat. Hm. Einfach weil man eben aufeinander sitzt, miteinander lebt. Ja, ja. In Gemeinschaften, die irgendwie als Eheersatz dann auch fungieren. Und er bringt zumindest kurz den Punkt, es könnte sein, dass das mehr Möglichkeiten gab, romantische oder sexuelle Verbindungen mit anderen Männern aufzubauen. Ja. Dass einfach das durch diese krasse Nähe, die man hat und durch diese Kameradschaft, dass dadurch auch Romantik verstärkt wurde. Aber er geht natürlich immer von Menschen aus, die wussten, dass sie homosexuell sind, als sie in den Krieg gezogen sind. Ja. Weil hier im Film haben wir natürlich keine bewussten Homosexuellen. Nein, es wird nicht erzählt zumindest, nee. Und dann könnte man aber die Frage stellen, und das ist das, was da hier leider fehlt, inwiefern kann eine Homosexualität erblühen in Kampfzeiten? Weil wir haben natürlich die Situation, jemand geht als Junge zur Armee und kommt als Mann nach Hause. Das heißt, es findet eine Entwicklung statt in Kriegszeiten. Ja, absolut. Und das ist auch genau die Zeit, in der sich sowas überhaupt entwickelt. Genau, das ist ja auch so eine Entwicklung, hat ja auch mit Selbsterkenntnis zu tun. Du lernst dich selbst erst richtig kennen, wenn du mit Krisen konfrontiert bist, wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die du vorher, mit denen du vorher nichts zu tun hattest und so. Und das wäre natürlich ein starker Punkt, dass man sagt, okay, wir haben hier eine erblühende Homosexualität, die dann leider durch den Tod zerrissen wird. Ja, genau. Aber dann wird sie auch tatsächlich so zerrissen, dass wir zurück zum Heteronormativen kommen. Und am Schluss ist ganz klar, er kommt zu ihr und führt sein schönes bürgerliches Leben mit Ehefrau. Ja, und wird auch nicht kritisch erzählt oder sowas, ne? Sondern es wird als, ja, und jetzt Happy End für den einen Menschen. Genau. Oder für die beiden. Und wenn, dann würde ich halt sagen, diese homosexuellen Untertöne sind halt was nicht in dem Film angelegt war, was man aber total gut als dekonstruktivistische Fingerübung in den Film reinlesen kann. Ja, da bin ich gerne dabei. Ja, ich denke, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon überzeugt davon, dass er das irgendwie mit reingeschrieben und reingebaut hat. Er hat ja auch, der ist ja auch der erste Film, einer der ersten Filme, die so ganz casual nackte Menschen mit drin hat und die so auch mit Sexualität spielen, auch wenn sie keinen Sex zeigen, aber sie, wenn die zum Beispiel in Paris in diesem Zimmer landen und wir sehen kurz ihre Brüste. So ganz, ganz, ganz kurz. In der Paris-Szene gibt es, in der Bar-Szene in Paris gibt es auch tatsächlich ein homosexuelles Frauenpaar. Ja, genau. Solche Sachen. Also es ist halt, der Film ist ja nicht völlig frei davon und wir interpretieren das jetzt rein, sondern es sind ja schon hier und da kleine Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, die mit Homosexualität zu tun haben und so. Das ist ja alles irgendwie tatsächlich mit drin. Die Frage ist halt, wie groß ist die Tragweite? Aber dass es überhaupt jemand macht, zwei Frauen an einen Tisch zu setzen, die einfach als Easter Egg, aber eben eindeutig homosexuell sind, da muss man ja auch erstmal einen Rucksack mitbringen zum Set, in dem das vorhanden ist schon. Wenn man es negativ interpretieren will, also dem Film Böses will sozusagen, kann man natürlich das so lesen, dass hier eine Art Sodom gezeigt wird. Weil es geht ganz klar, in dieser ganzen Paris-Szene geht es ganz klar darum, dass Menschen versuchen, den Schrecken des Krieges zu vergessen und zu überwinden und dann stürzen sie sich in Eskapaden. Deshalb gibt es ja auch diese starke Bewertung von der Betrunkenheit von Jack. Das ist ja was Schlimmes, was er da gerade macht. Ja. Er ist betrunken, er würde fast mit dieser Französin im Bett landen und er wird von Mary gerettet. Ne? Sie ist eigentlich der Engel, der kommt und ihm die Unschuld rettet. Mm, ja. Oh mein Gott. Aber die sich auch wieder selbst vergisst dabei, ne? Also wurde wirklich, das ist auch ein bisschen hart. Naja, sie verliert ihren Job deswegen, also sie wird rausgeschmissen. So viel wie die sich dann opfert für ihn, das ist schon auch ein bisschen. Oh Gott. Ja, aber das ist das, was die Leute natürlich damals sehen wollten. Ja, Clara Bow, die halbnackt ist, im Hotelzimmer mit ihm landet, gleichzeitig ein bisschen witzig, ein bisschen so ein bisschen süffisant und die dann erwischt wird und das ist dann eine peinliche Situation, aber wir sehen viel nackte Haut dabei. Ja, genau. Ah ja, ach, ich weiß nicht. Ich lese das da sehr gerne rein und ich habe auch das Gefühl, dass die sehr, sehr zärtlich miteinander sind. Auch vorher schon, nicht erst, wenn der Typ stirbt, sondern nach dem Boxding. Der streift da dem einen ja irgendwie, nachdem die da so geschlagen vom Feld gehen, schon mit dem noch die Boxhandschuhe an, so die Haare zur Seite, ganz, ganz zärtlich und so. Das ist so süß. Ich finde das ganz toll. Ich glaube, was man ohne jeden Zweifel und auch ohne Goodwill einfach reinlesen kann, ist, dass hier wirklich sehr schön männliche Zärtlichkeit gezeigt wird zwischen zwei Männern. Vollkommen unabhängig von der Intention, ob das romantisch ist. Es ist einfach schön, dass den Männern wirklich sehr viel Zeit gelassen wird, nicht nur ihre sensible Seite zu zeigen, sondern auch wirklich zärtlich miteinander umzugehen, auch physisch. Ja, genau. Das ist was ja bis zum heutigen Tag viele Hollywood-Filme einfach nicht machen und sich nicht trauen. Wenn Männerfreundschaften gezeigt werden, sind das jetzt so diese klassischen Buddy-Dinger, wo sie sich gegenseitig auf die Schultern hauen. Ja. Und wenn es überhaupt irgendwie körperliche Nähe zwischen zwei Männern gezeigt wird, dann meistens irgendwie in einem homophoben Setting, wo sich drüber lustig gemacht wird, dass die beiden Männer sich zu nahe gekommen sind und sich danach besonders männlich verhalten müssen. Genau. Das macht der Film nicht. Er macht das nicht ironisch. Er macht sich nicht drüber lustig, sondern er zeigt hier einfach in einer wirklich langen Szene. Die Sterbeszene von David dauert 5 Minuten, wenn nicht sogar noch länger. Ja. Zeigt er einfach mal, wie zwei Männer sehr lange einfach nur auf sich fokussiert sind und zärtlich zueinander sind. Und das ist toll. Ja, absolut. Ach schön, ja, also deswegen, es gibt so viele, viele Sachen, die dieser Film irgendwie richtig macht oder die dieser Film neu macht oder wo er Sachen anstößt, also sei es auf der technischen Seite oder auf der erzählerischen Seite, ich finde es ganz beeindruckend. Was mich ein kleines bisschen umhält, so ein bisschen auch auf diese andere Seite zu schauen, ich finde, es gibt ein paar zu viele Flugszenen. Ja, definitiv. Echt, wo man dann denkt, ah ja, okay, ich weiß es ja jetzt, du musst mir das nicht nochmal und nochmal erzählen. Auf die ein oder andere Art und Weise, aber der war halt wirklich sehr stolz auf diese Kamerafahrten. Also tatsächlich haben viele ZuschauerInnen die Flugszenen für historische Aufnahmen aus dem Weltkrieg gehalten. Genau, die haben echt gedacht, er hat der Originalmaterial verwendet. Das muss er erstmal schaffen, das ist echt beeindruckend. Also was für mich tatsächlich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt ist, der den Film schwierig macht, ist diese Romantisierung des Krieges. Wir haben hier ganz traditionelle Heldengeschichten. Ja. Und auch wenn der Film das versucht, immer so ein bisschen aufzubrechen, das macht er total lasch. Und letzten Endes geht es eben doch um das Narrativ. Wir haben hier Helden der Lüfte. Ja. Sie kämpfen für Ruhm und Ehre. Sie sind moderne Ritter. Es gibt einfach eine ganz klare Faszination am Krieg, der Film erliegt. Absolut. Absolut. Also diese Faszination des Krieges macht mir auch immer wieder Schwierigkeiten. Beziehungsweise ich bin im Film so gewogen, dass ich das nicht will. Dass ich die ganze Zeit denke, komm, jetzt krieg die Kurve und erzähl mir, dass Krieg scheiße ist. Aber das ist natürlich auch ein Problem des Genres an und für sich. Also ich finde, es gibt gute Kriegsfilme, gibt's eigentlich gar nicht. Ja. Und ganz viele Antikriegsfilme, kann man sagen, gut, so versucht, okay, super. Ja. So E for Effort, ne? Ja, genau. Aber eigentlich erliegen die meisten dann eben doch der Faszination am Kampf und an der Schlacht. Selbst wenn Filme versuchen, Antikriegsfilme zu sein, scheitern sie oft. Und das passiert den größten. Das ist auch Stanley Kubrick passiert. Selbst ein Film wie Full Metal Jacket, der sich als Antikriegsfilm gibt, scheitert daran, weil er eben doch zu sehr begeistert ist dann von der Ästhetik des Kampfes, von der Ästhetik des Soldatentums. Ja. Also es ist so, es liegt einfach in dem Genre begraben. Leute, wenn ihr gute Antikriegsfilme kennt, empfiehlt mir gerne welche. Ich habe so viele Antikriegsfilme mittlerweile gesehen, wo ich das Gefühl hatte, nee, es funktioniert nicht. So, Saving Private Ryan, Platoon, immer gute Ansätze, aber dann doch immer zu viel Heldengeschichte, die dann doch irgendwie reinkommt. Ja. Ah, ist scheiße. Und der Film ist natürlich auch als Blaupause für das Kriegsfilmgenre, hat das eben deutlich krasser. Der versucht kein Antikriegsfilm zu sein, der ist einfach ein Heldenepos. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Problem, was vor allem eben so große, epische Kriegsfilme haben. Kriegsfilme laden dazu ein, viel Geld zu investieren, große, aufregende Szenen zu drehen. Wir haben, glaube ich, lang und breit über die visuelle Attraktivität dieses Films geredet, die niemand leugnen kann. Die kriegst du halt nur, wenn du wirklich viel Geld in die Hand nimmst. Ja. Ne? Und der Film hatte was für ein Budget? 2 Millionen? 2 Millionen. Was heute umgerechnet irgendwas mit 30 Millionen wären. Ja. Stell dir das mal vor, in den 20ern 30 Millionen für einen Film auszugeben. Wie krass ist das denn bitte? Und das war ja eine wirtschaftlich durchaus schwierige Zeit. Ja, genau. 27. Börsenkrise steht kurz bevor. Ja. Ja, also, wir haben eigentlich noch so eine goldene Ära, wo sie alle denken, wir können das Geld draufhauen. Wir haben das noch, ne? Ja. Aber es ist schon krass. Also 30 Millionen musst du erstmal investieren, vor allem bei einem Film, wo du denkst, als finanziell zum Beispiel denkst, was hat er da vor? Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Das ist ja alles neu, was du da machen willst. Ja. Also da muss man auch wirklich viel Geduld und viel Enthusiasmus haben. Und er hatte ja mehrere Finanziers zusammen. Es gab dann einen Hauptfinanzier, ne? Otto Kahn, der auch beim Set mal vorbeigekommen ist. Großer Fehler. Und er hat für ziemliches Chaos gesorgt. Also gerade er war bei der finalen Schlachtszene dabei von Samuel. Die er 30 Tage geprobt hat. Ja. Das ist unglaublich. Und dann kommt dieser Otto Kahn und bringt alles durcheinander. Und es gab wohl auch, er hat irgendwie Explosionen-Timings kaputt gemacht, weil er irgendwie, ich stelle mir vor, wie er so über das Set latscht und sagt, Moment, was macht ihr denn da? Und im Hintergrund explodiert eine Kirche. Ja. Und dann springt Wellman auf. Tatsächlich, Wellman ist aufgesprungen. Ja. Und schreit rum. Völlig verständlich. Vor allem, weil Wellman ja auch die Explosions selber gemacht hat. Der hat ja wirklich, weil der genau wusste, okay, dann muss das, dann muss das, dann muss das. Der hat sich niemanden genommen, der das macht für den, sondern der hat wirklich selber aufs Knöpfchen gedrückt, wenn welche Explosion kommt. Und dann kommt da irgendein Depp und stellt sich da hin und sagt, was ist denn hier los? Das gibt's nicht. Und er muss ihn wirklich mit übelsten Beschimpfungen des Sets verwiesen haben. Aber man muss auch sagen, dass Wellman von ganz vielen Seiten als echt harter Hund bezeichnet wird, muss man sagen. Ja. Der hat wahrscheinlich mit dem Militär, deswegen hat das Militär ihn wahrscheinlich auch mit Kusshand genommen, weil er wahrscheinlich genau auf deren Linie so an männlichem Auftreten, hier wird das so gemacht und das wird so gemacht und wir machen das so und nicht anders. Irgendwie hat er wirklich eine ganz klare Vision im Kopf gehabt. Der hat wirklich genau gewusst, was, wie, wo zu sein hat. Der wollte sein Ding durchziehen und Kahn war davon beeindruckt. Der wurde angeschrien, der wurde des Sets verwiesen als Hauptfinanzier. Und an diesem Abend geht er ins Hotelzimmer von Wellman und sagt, wow, gute Arbeit, weiter so. Guter Regisseur. Du kannst alles haben, was du brauchst. Mach diesen Film fertig. Das ist unglaublich. Total krass. Und ich meine, es hat sich gelohnt. Ja. Wir haben hier einen Oscar-Gewinner. Wir haben den Oscar-Gewinner. Den allerersten Oscar-Gewinner. Der hieß noch nicht bester Film, sondern der hieß noch Best Production oder sowas. Ja. Es war auch tatsächlich, krass. Es auch für technische Sachen. Ne? Weiß nicht, gab schon 10 Kategorien mindestens, oder? Gab schon einiges. Ja, die erste, also ganz kurz zur ersten Oscar-Verleihung. Es war eine Zeit, in der die Filmindustrie so ein bisschen in der Krise war, zum Beispiel dadurch, dass das Radio aufgekommen ist. Mhm. Die Leute sind weniger ins Kino gegangen und es gab diesen Hays-Code, der angefangen hat. Ja. Der Film steckte so ein bisschen in der Krise. Wie können wir den Film retten? Natürlich, indem wir große Gala machen, Filme auszeichnen. Die erste Oscar-Verleihung fand am 16. Mai 1929 statt, vor 270 Gästen. Ja. Und die Oscar-Gewinner wurden im Gegensatz zu heute 3 Monate vorher von der Presse angekündigt. Und im nächsten Jahr wussten sie antiklimaktisch. Keine gute Idee und haben es geheim gehalten. Sehr schön. Und die haben 1929, natürlich weiß ich das wieder, Charlie Chaplin in 3 Kategorien nominiert und haben dann schnell den wieder weggenommen von den Nominierungen, als es eigentlich schon zu spät war, weil sie ihm einen eigenen Preis für all das gegeben haben. Der hat einen extra eigenen Preis bekommen, weil er einfach den Hammerfilm gemacht hat. Und es war nicht der beste Film, sondern der hat irgendwie eine Sonderehrung von der Academy bekommen. Total krass. Ja. Auch irgendwie schön. Ja. Für den Film, der da gerade rauskam, was war denn das? War das Lichter der Großstadt? Nee, was war denn das? Ich weiß es nicht. Ich kann ganz kurz googeln, ob ich es finde. Ja, Chaplin 1929 Oscar. Also The Circus. Ach, The Circus war's. Es war The wurde Circus. Von der Academy freiwillig zurückgezogen. Ja, genau. Und dann hat Charlie Chaplin diesen Special Award gekriegt. Genau. Ja, ja, weil der war in 3 Kategorien war nominiert. Und die waren einfach, der hätte sonst 3 Preise gewonnen. Und weil er einfach so gut war. Und The Circus ist auch wirklich gut. Ihr müsst euch diesen Film angucken. Und es ist tatsächlich bis 2012 der einzige Film gewesen, der einen Oscar bekommen hat, der ein Stummfilm war. Ja, wir sind am Ende der Stummfilmzeit, ne? Danach gab es ja Tonfilme und dann haben immer Tonfilme den Oscar bekommen, also zumindest für bester Film. Und wenn ihr wissen wollt, wer 2012 als bester Film den Oscar als bester Stummfilm gewonnen hat, den haben wir auch schon mal besprochen. Den haben wir schon besprochen. Das war The Artist. The Artist. Hört euch diese Episode an, die ist auch sehr, sehr schön. Weil wir auch über Stummfilmzeit reden und dann über die Transition heute und so und was für schöne Reminiszenzen und Hommagen es so gab. Haben wir noch ein großes Thema, was wir noch aufmachen wollen, oder wollen wir uns in die Top 3 stürzen? Wir stürzen uns in die Wolken hinein. Kannst du einmal Reinhard May anspielen, bitte? Jingle. Unsere Top 3. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und so weiter und so fort. Top 3 über den Wolken. Die Kategorie hattest du, Plor, vorgeschlagen, Plor. Ich war sehr spät daran mit dran, mir eine Top 3 auszudenken, und hast du einfach gesagt, ah komm, wie wär's mit über den Wolken? Und ich so, okay. Und hab dann erst festgestellt, dass es eine blöde Idee war. Hattest du Schwierigkeiten? Ich hatte Schwierigkeiten. Ach, verdammt. Ja, weil also ganze Filme in Wolken fand ich schon schwer genug. Und dann habe ich gedacht, dann fliege ich vielleicht Szenen in Wolken, die ich besonders toll finde. Aber auch da wird's dünn. Luft da oben ist halt dünn. So. Ja, das, die Luft oben ist dünn. Das können wir schon mal festhalten. Aber du hast in deinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen viel mehr Glück gehabt als ich. Ich habe auf jeden Fall 3 Honorable Mentions. Oh Gott. Und dann noch eine Top 3, auf die ich eigentlich recht stolz bin. Also man kann darüber diskutieren, ob das eigentlich bei 2 kann man sagen, das ist nicht über den Wolken, das ist unter den Wolken. Aber es ist so knapp unter den Wolken, dass es okay ist. Nein, die Wolken hängen hart über dich richten, Flor, weil du diese Kategorie vorgeschlagen hast. Ich habe auch Honorable Mentions. So. Dann leg mal los. Ich habe Wizard of Oz, weil sie fliegt durch die Wolken. Fantastisch. Nach Oz. Super, auf jeden Fall. Sehr schön. Hätte auch in meine Top 3. Tolle Szene und die Hexe kommt dann noch vorbeigeflogen. Genau. Super Szene und dann die Transition von Schwarz-Weiß zu Farbfilm. Wahnsinn. Toll. Ganz toll. Und Trip to the Moon, was über den Wolken, sehr weit über den Wolken im Weltall ist. Ja, stimmt. Kann man auf jeden Fall machen. Sie fliegen durch die Wolken, um zum Mond zu kommen. Und Soul. Unser Jazzfilm, den wir auch schon besprochen haben, von Pixar, war es eine ganz großartige Darstellung von über den Wolken, also so Afterlife Himmel. Ist. Und an den habe ich gar nicht gedacht. Krass. Und du sagst, du hattest Probleme und der ist nicht mal in der Top 3 gelandet? Wow. Na, weil der nicht wirklich in den Wolken, der hat nichts, ich sehe keine einzige Wolke in dem Film. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht muss Rennen sie nicht die ganze Zeit durch so ein Wolkenland? Was? Nein, ist das ein Wolkenland? Moment. Schauen wir uns nochmal kurz Bilder von Soul an, weil ich habe das Gefühl, die rennen die ganze Zeit durch Wolken. Dann hätte er meine Top 3 gekonnt, dann müsste der in die 1. Alter, das sind, naja. Sind okay, das Wolken? Nicht so das wirklich. Sind keine Wolken. Nee, es sind eher so Felder. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Visualisierung des Great Before. Nämlich nicht des Great Beyond, also nicht der wirklich der Himmel, sondern die Warteschleife, bevor man als Seele auf die Erde kommt. Ja. Und da ist er irgendwie gefangen durch Umstände, die ihr euch angucken müsst. Und das wird so wahnsinnig toll visualisiert, wie die Seelen da sind und wie so ein Jeff heißt er, glaube ich, der Typ, der also die 200.000 Typen, die alle Jeff heißen und immer gleich aussehen, die sich um diese Seelen kümmern und die irgendwie die nach draußen schicken. Starker Film, haben wir auch besprochen. Das ist so ein großartiger Film, ganz toll. Tolle Musik vor allem. Ja, von Jean-Baptiste. Wer Pixar mag, wird diesen Film lieben, und man muss, glaube ich, nicht mal Pixar mögen, um diesen Film zu lieben. Das ist einfach ein schöner Film. Ja, ja. Okay. Meine Honorable Mentions. Mhm. Ich muss einfach den Klassiker des Luftfahrtfilms nennen, der später kam, und zwar des Luftfahrtkatastrophenfilms. Ist nur eine Honorable Mention, weil er alles andere als perfekt ist. Aus dem Jahr 1970, Airport. Der erste große Luftfahrtkatastrophenfilm. So ein bisschen cheesy, so ein bisschen corny. Mhm. Aber er spielt halt die ganze Zeit im Flugzeug in den Wolken. Und er hat diese ganzen Tropes, die der Katastrophenfilm hat, okay, so wunderbar konzentriert. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist wirklich. Aber warum heißt der Film dann Airport, wenn er nicht auf dem Airport? Ja, gute Frage. Naja, es gibt tatsächlich immer wieder diese Schaltungen zum Airport, mit denen sie Funkverkehr haben. Okay. Und das Thema ist einfach, dass halt der Pilot ist halt, kann halt nicht mehr fliegen. Und ist hier ein Arzt an Bord? Ist hier jemand an Bord, der die Maschine fliegen kann? Okay. Guter Film. Okay. Also man muss ein bisschen was dafür übrig haben für diese 70er Jahre Cheesiness, weil es ist schon teilweise so krass, und natürlich hat der Pilot, der das Flugzeug dann nachher rettet, hat eine Affäre mit einer Stewardess, und es sind so die ganzen Klischees versammelt. Okay. Eine weitere Honorable Mention, ein Musikvideo, um mal ein bisschen unsere Struktur zu brechen. Schön. Von Bright Eyes at the Bottom of Everything. Bright Eyes ist eigentlich ein Solokünstler, der heißt Connor Obers. Okay. Und der macht so Songwriter, Indie, Weird Folk. Was ist das für ein Genre, Flo? Kannst du das nochmal wiederholen, bitte? Er macht Folk, er ist ein Songwriter. Er macht Folk, aber er hat manchmal so ein bisschen was Schräges mit drin, aber auch sehr oft sehr viel Kitsch. Okay. Und ich bin gar nicht so ein großer Bright Eyes-Fan, muss ich dazu sagen. Der ist mir meistens zu kitschig. Aber er hat ein ganz tolles Lied gemacht, das heißt At the Bottom of Everything. Und in dem Lied geht es darum, dass eine junge Frau in einem Flugzeug sitzt und dann stürzt das Flugzeug plötzlich ab und man hört durch die Sprechanlage den Piloten, der sagt, oh mein Gott, tut mir leid. Und diese junge Frau dreht sich zu dem Mitpassagier um, ein älterer Herr, der davor die ganze Zeit seine Bloody Marys geschlürft hat und fragt, oh mein Gott, wo geht's hin? Und dann sagt er, wir gehen zu einer Party. Es ist deine Geburtstagsparty. Happy Birthday, Darling. Und dann geht das Lied los. Also das erzählt Conor Oberst, bevor das Lied losgeht. Ja. Und dann singt er einen total fröhlichen Tune, dass wir feiern müssen, dass wir tanzen müssen, dass wir das Leben genießen müssen, weil es bergab geht. Und in dem Videoclip dazu sieht man eben das Flugzeug und sie sitzen in dem Flugzeug, das Flugzeug stürzt ab und sie feiern. Und es ist so schön, weil sie wissen, sie werden sterben und sie genießen die letzten Sekunden. Ja. Und dazwischen wird noch so mit so Pappmaché das Flugzeug gezeigt, wie es von den Wolken hin und her gewirbelt wird. Und wir sehen die Leute, die im Flugzeug sitzen und knutschen und saufen und jubeln und einfach Spaß haben und singen und es ist wirklich süß, tragisch, total kitschig, aber manchmal habe ich einen Softspot für sowas. Das ist gerade ausgesehen wie so ein 13-jähriges Mädchen. Oh, ich habe so einen Softspot. Es sind 4 Minuten, ihr solltet euch das anschauen, ich zeig's dir vielleicht nachher. Ja. Videoclip zu Bright Eyes at the Bottom of Everything. Das klingt total schön. Und meine letzte Honorable Mention ist Drachen Sam leicht gemacht. Von Pixar, sondern von DreamWorks. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, mit den beeindruckendsten Flugszenen des 20. Jahrhunderts. Ein CGI-Film, der damals auch so auf 3D getrimmt wurde, aber er funktioniert auch außerhalb von 3D. Ja, absolut. Und die Flugszenen sind unglaublich beeindruckend. Die sind wirklich gut gemacht. Mhm. Du hast das Gefühl, du schwingst dich mit einem Drachen in die Lüfte. Mhm. Auch der 10 Jahre ist der mittlerweile alt oder so. Der ist toll. Der ist nach wie vor einfach super. Es ist einer der besten DreamWorks-Filme tatsächlich. Der ist von, sind glaube ich keine 10 Jahre. Er ist von 2010. Das sind genau schon mehr als 10 Jahre. Hat auch 2 Fortsetzungen, die auch sehenswert sind. Toller Film. Schön. Ich muss anfangen mit der 3, oder? Damit du, mach mal. Damit du die 1 als letztes machen kannst. Mein Platz 3, und da haben wir gleich den ersten Streitkandidaten, weil sie fliegen nicht wirklich über den Wolken. Mhm. Ein Kinder- und Jugendfilm aus dem Jahr 1996. Mhm. Amy und die Wildgänse. Ah, ja, das ist okay. Ein wunderschöner Film. Ich muss jetzt mit dir streiten, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ein junges Mädchen, das seine Mutter verloren hat und deswegen auf der Farm ihres Vaters lebt, der von ihrer Mutter geschieden war, findet da Wildgänseeier und brütet die quasi aus, indem sie halt ihnen Wärmekissen macht und Licht leuchtet und so weiter. Und die, wie das Wildgänse so an sich haben, ist das Erste, was sie sehen, ist ihr Muttertier. Mhm. Und sie bleiben dann an ihr hängen und laufen ihr überall hinterher. Hm. Der Winter naht, die Gänse fliegen in den Süden. Mhm. Und Gott sei Dank ist Amys Vater ein kleiner Leonardo und baut Fluggeräte. Und er baut ihr dann ein Fluggerät, mit dem sie vorfliegen kann, damit die Gänse ihr in den Süden folgen. Und er fliegt mit nach einer wahren Begebenheit, angeblich, weiß ich nicht, ist egal. Es sind halt so, sie fliegen dann halt mit diesen super leichten Flugzeugen, fliegen sie halt Richtung Süden und haben die Wildgänse bei sich. Und es ist einfach ein unfassbar schöner Film. Carol Ballard aus dem Jahr 1996 mit einer sehr jungen Anna Paquin, die man heute vielleicht kennt aus der Serie True Blood und aus diversen anderen Filmen. Und die hat auch in diesem neuen Netflix-Film mitgespielt, wo es um diese deutsche. Nee, Quatsch, hat sie nicht. Das war eine andere Anna. Das nehme ich wieder zurück. Okay. Auf jeden Fall toller Film, absolut sehenswert mit Jeff Daniels noch zusätzlich, wenn ihr noch Star Power braucht. Aber der Film, sollte man gesehen haben. Okay. Mein Platz 3 ist. Mehr nur eine Szene als alles andere, aber doch eine ausgedehntere, deswegen darf sie mit in die Liste. Und zwar die Stadt in den Wolken bei Star Wars. Oh ja, ja. Lando Carissia oder wie er heißt, der da wohnt. Dieser ängstliche Blick wird mich gleich Star Wars-Fans töten. Lando, ja. Lando. Und großartig. Ist wirklich toll. Also wie die da, ich glaube, als ich das erste Mal das gesehen habe, war das so mein Highlight für diesen Film, für den ganzen Film. Weil ich gedacht habe, wow, okay, die Stadt in den Wolken, über die Wolken, da die diese was er einfach geschafft hat, grafisch, wie das aussieht, das ist großartig. Ja. Und landen die da und haben dann ihre Dingens da im Rest des Studios, egal. Aber allein die Stadt über den Wolken, diese Aufnahmen da, sehen sehr gut aus. Ganz, ganz toll gemacht. Toller Film. Star Wars, The Empire Strikes Back, der zweite Teil. Also Episode 5. bevor mich jetzt auch noch Star Wars-Fans kreuzigen. Du bist schon so viel gekreuzigt, Blur, von allen möglichen Leuten, von allen möglichen Zeiten, die diesen Podcast hören. Aber ich bin auch längst tot. 1980. Und dafür echt beeindruckend. Ich meine, das ist auch schon 40 Jahre her, ne? Wow, das ist total krass. Meine Güte. Okay, ja, dein Platz 2? Mein Platz 2 ist auch unter den Wolken, ist der Himmel über Berlin. Mm. Aber man sieht die Wolken, die Stadt berühren. Und man sieht diese Engel, wie sie auf den Gebäuden sitzen und quasi an den Wolken dran sind. Und es sind so tolle Bilder. Also es ist ein toller Film und es sind tolle Bilder, aber da streite ich mehr mit dir. Das ist nicht dein Thema über den Wolken. Aber also wenn du die Siegessäule nimmst, das ist doch schon sehr hoch. Und dann, sie sind in den Wolken drin. Die Wolken hängen tief in Berlin. Es ist Herbst. Wim Wenders aus dem Jahr 1987. Okay. Mein Platz 2 ist Up in the Air. Und zwar mit George Clooney und Anna Kendrick und dieser anderen Frau. Oh nein, es tut mir so leid. Warum weiß ich den Namen nicht? Den ich noch nicht gesehen habe, aus dem Jahr 2009 von Reitman. Von Jason Reitman, dem Sohn von Ian Reitman. Ja, dem Sohn von Evan Reitman, der unter anderem auch Juno gemacht hat. Das, was Bob Andrews sagt. Also, genau. Dieser Film handelt von einem Typen, also George Clooney und dieser anderen Frau, die da einfach nur im Grunde ihr Leben lang dem Beruf gewidmet haben, in der Gegend rumzufliegen und von Firma zu Firma in der ganzen Welt hin und her zu jetten. Sein Job ist es, Leuten schon beizubringen, dass sie gefeuert sind in irgendwelchen großen Firmen und hat eigentlich kein Privatleben. Und findet das irgendwie geil. Und sie irgendwie auch. Und dann treffen die sich immer mal wieder auf irgendwelchen Flughäfen und haben dann irgendwie was miteinander und fliegen dann wieder auseinander. Und dann haben sie irgendwie immer wieder, verabreden sie sich dann auch irgendwann. Aber sie haben eigentlich darauf gehofft, dass sie sich einfach immer wieder zufällig treffen. Also der Haupthandlungsort sind Flughäfen. Nein, der Haupthandlungsort ist oben über den Wolken. Und du ärgerst dich über meinen Himmel über Berlin. Ganz klar in den Wolken. Während deine Protagonisten an Flughäfen rumhängen. Ich habe schon mal nicht Terminal genommen. Oder wie hieß dieser Film? Oh, Terminal war schön. Ja, aber das ist auch ein Flughafen die ganze Zeit. Tom Hanks hängt da rum. Exilant, der nicht einreisen darf. Der Film war so total beeindruckend, weil diese Geschichte halt wahr ist. Ja, und man denkt, oh mein Gott. Der hat echt lange Zeit auf diesem Flughafen gewohnt. Jahrelang am Flughafen gewohnt. Ja. Krass, Mann. Einfach weil du nirgendwo mehr rein darfst in irgendeinen Staat. Krass, Mann. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist, das ist jetzt aber wirklich im Himmel, über den Wolken. Laputa, das Schloss im Himmel. Ich habe wieder einen japanischen Studio Ghibli-Anime auf Platz 1 gepackt, wo sie die ganze Zeit auf der Suche sind nach diesem Schloss im Himmel, das titelgebend ist. Und irgendwie ist es so ein bisschen Steampunk und sie kämpfen dann gegen Luftpiraten und gegen das Militär und dann schaffen sie es irgendwann, über die Wolken zu fliegen und landen auf dieser wirklich fliegenden, schwebenden Insel, die von Robotern bevölkert wird, die seit Jahrhunderten, glaube ich, da nicht sind und nichts mehr zu tun haben, außer so einen Tempel zu bewachen. Und dann bewegen sie sich halt wirklich über den Wolken auf dieser Insel und die Bilder sind einfach Studio Ghibli und Hayao Miyazaki typisch, total schön. Hm. Ein toller Film, irgendwie so zwischen Poesie, Fantasy und wilder Action-Verfolgungsjagd. Großartig. Ja. Oh. Ja, Ghibli-Filme habe ich einfach zu wenig gesehen, aber ich weiß sofort, ich habe sofort so ein ästhetisches Bild im Kopf, ne? Also natürlich dieser große Studio Ghibli-Film, welcher war das nochmal? Der mit Chihiro? Chihiros Reise, genau. Den habe ich natürlich gesehen. Ich habe angefangen, Studio Ghibli-Filme mit meinem Sohn zu gucken. Ach, wie schön. Er war angetan davon, obwohl nicht so viel Action ist und obwohl sie auch so, ich glaube, er würde manchmal sagen, oh, das ist doch langweilig. so viel komisches Zeug, was da passiert, aber er fand sowohl Laputa als auch Chihiros Reise ins Zauberland fand er toll. Schön. Ja. Mein Platz 1 ist ein Film, der schon eine ganze Weile her ist, aber ich kann mich im Grunde nur noch erinnern, dass ich ihn wirklich, wirklich toll fand und traurig und ich weinen musste. Up von Pixar. Oh Gott. Ja. Es ist so ein unglaublicher Film gewesen, wo dieses Haus mit diesen riesigen Ballons in die Luft gehoben wird und dieser alte Mann mit dem dicken Kind. Ein dicken Pfadfinderkind. Ja, das ist so toll. Die sind beiden auch ein ganz tolles Team. 2009. Großartig. Der Film mit einem der traurigsten Intros, Präludien der Filmgeschichte, wo dieses Leben gezeigt wird von ihm und seiner Frau. Ja, und dann stirbt die Frau irgendwann. Ja, und sie will eigentlich Kinder haben und sie will eigentlich reisen und wir sehen so diese ganzen, sie eigentlich so ein Leben, was nicht so läuft, wie sie möchte. Ja. Und das bringt ihn ja dazu, dann hochzufliegen, weil sie wollte eigentlich reisen und sie haben das nicht gemacht und das ist echt traurig. Ja, da fängt der Film schon mit so einem Downer an. Ja, total. Das ist unglaublich. Aber wirklich, er hat es echt gut geschafft, dich da wieder hochzuholen, dich da wieder reinzuziehen und zu sagen, guck mal, und hier ist der hoffnungsvolle Teil der ganzen Sache. Wir haben das Traurige abgehandelt. Ja. Jetzt gibt's Freude, Abenteuer. Oh, Wahnsinn. Ja, toll. Also, ja, 2009, auch schon über 10 Jahre alt. Ja, ich glaube, das ist so einer der großen Filme, die dazu geführt haben, dass ich mich mehr für Pixar-Filme wieder mehr interessiert habe. Ja. Ja. Naja. Das war eine tolle Top 3, Johannes. Du hast so gesagt, oh, ich habe nichts gefunden. Und dann hast du echt 3 schöne Filme. Außer der, wo sie am Flughafen rumgammeln. Dafür habe ich ja schön in der Honorable Mentions Wizard of Oz verbraten, was da eigentlich hingehört hätte. Das war unsere Top 3. Okay, Fazit, wa? Fazit, gehen wir zurück in den Film. Ah, Fazit. Also, Implor, fang du mal an. Ich zwinge mal dich als erstes. Ja, visuell beeindruckend. Ja. Nicht nur für die damalige Zeit, sondern grundsätzlich krass, wie viel man, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, aber wie viel ich wiedererkannt habe, was offensichtlich andere Filme kopiert haben. Und zwar wirklich so von Kriegsfilmklassikern über Star Wars bis hin zu Flugfilmen heute. Ja. Ja, und das rettet den Film natürlich auch. Also es ist einfach ein starker Film. Aber diese Heroisierung des Krieges und des Kampfes in der Luft, das war mir doch an vielen Stellen too much. Und die Liebesgeschichte fand ich halt auch ein bisschen dünn dann, um da irgendwie noch was zu machen. Es war halt ein Oscar-Film. Aber es war ein guter Oscar-Film und es gibt viele Oscar-Filme heute, die diese Formeln benutzen und da schrecklich versagen dabei. Mhm. Und der hat es aber geschafft. Also sehenswert. Ich glaube, dieser Film hat die höchste Dichte an, ich denke, alle paar Minuten, wow, da kommt das also her. Der Wahnsinn, okay. Das ist also wirklich alle paar Minuten denkt man, wow, krass, okay. Das ist also da schon, da wurde das schon gemacht, der hat das also erfunden oder der hat das zumindest etabliert oder da, echt, das ist unglaublich. Deswegen lohnt sich der Film absolut. Und der Film lohnt sich absolut, wenn man den Film von Anfang an als homoerotische Variante liest und in jeden noch so kleinen Blick, der überhaupt nicht so gemeint ist, hineinlesen kann. David, wie wär's mit uns beiden? Und das ist so schön. Das ist wirklich schön. Ja, finde ich auch. Ich finde auch tatsächlich, das ist eine Respektlosigkeit, die Klassikern viel, viel öfter widerfahren sollte, dass man sagt, also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass das intendiert war, aber ich glaube, das kann man total gut reinlesen und ich finde es auch absolut gerechtfertigt, das reinzulesen und es macht den Film definitiv größer, als er eigentlich ist. Nein, ich glaube, das war der von Anfang an und das hat der richtig gut gemacht, der Regisseur. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, aber ich bin mir hundertprozentig sicher und ich werde ihn mal nachher anrufen und nachfragen. Mach das mal. Ja, also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit dieser Wahl. Ja, ich auch. Vielen Dank, dass du den vorgeschlagen hast, weil es ist so ein Film, den hätte ich tatsächlich wahrscheinlich eher nicht geguckt oder hätte mal so durchgeskippt durch ein paar Flugszenen und gesagt, ah ja, okay, daher kennt man das. Ja. Aber ich bin froh, ihn am Stück gesehen zu haben, auch wenn er mit über 2 Stunden ziemlich lang war. Ja, ist schon lang, ne? Aber es hat sich gelohnt, definitiv. Also es ist ein Film, den man auch in der Gänze gucken kann, trotz seiner Schwächen. Lohnte sich nicht nur die Highlights zu gucken, sprich die Schlussszene mit dem gleichgeschlechtlichen Kuss und die Flugszenen, sondern es lohnt sich, das als Ganzes zu sehen. Ja, absolut. Schön. Ja, super. Freut mich. Ach, hätten wir mal wieder Stummfilm 20er Jahre, genau mein Ding. Da bin ich mal gespannt, Plor, was von dir kommt. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich nächste Woche für Johannes habe, bleibt dran. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ebenfalls, bleibt gesund und werdet nicht wahnsinnig durch all den ganzen Kram, der gerade so passiert. Ja, wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. So, dann erzähl mal, Plor. Ich habe festgestellt, dass ich ganz viele Sachen nicht erzählt habe zu dem Film, die ich hätte erzählen wollen. Willst du es noch reinschmeißen? Was? Keine Ahnung. Die spanische Grippe kommt einmal vor. Und ich habe während des Guckens gedacht, hä? The Flu? Und warum ist The Flu in Anführungsstrichen? Natürlich, das referiert darauf, dass die spanische Grippe gerade irgendwie grassierte und dass echt viele Leute, streckenweise mehr Leute an der Grippe gestorben sind als am Kriegsgeschehen. Und total krass. Und dann macht der Titel das, eingeblendete Titel das, dass die The Flu haben, in Anführungsstrichen, und damit meinen, die machen Party in Paris. Und ich dachte mir, warum The Flu? Und naja, ja. Okay, spanische Grippe, verstehe. Mhm. Okay. Aber es hat mich einiges gebraucht und deswegen will ich sagen, das rauszufinden. Ich habe lange recherchiert, um das rauszufinden, Plor. Deswegen sehr musste gut. Ich das jetzt noch sagen. So, und Intermission, die haben eine Intermission. Ja. Was ist eine Intermission? Eine Intermission ist, wie der Name bereits gesagt, eine Untermission. Eine Unterbrechung des Films für Musik und Spaß. Ist das nicht süß? Ja. Das wurde bis in die 80er gemacht. Ja, ich finde es auch, also oft heute, wenn man es noch sieht, ist es ja meistens ironisch benutzt. Ja, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn sowas benutzt wird, wenn sowas gemacht großartig. Wird. Ich mag auch zum Beispiel, der Film hat ja auch so ein musikalisches Intro noch, bevor es losgeht. Mhm. Wir haben sehr lange Plack und Musik läuft. Ich mag das total, diese klassischen filmischen Stilmittel. Das hat so ein bisschen was von Woodville, dass du so ein bisschen Tanz und Musik und ne, es wurden ja auch nicht nur ein Film gezeigt. Manchmal bist du ja in Kinoabende gegangen, wo dann erst so ein kurzer Slapstick, dann so ein, weiß ich nicht, irgendein Woodville, irgendwas, ein starker Mann, der noch irgendwelchen Zeug macht. Und dann weißt du, da hast du einen Eventabend. Ja. Vor dem Hauptfilm kommen halt noch Sachen. Ja. Und dann hast du eine Intermission, weil der Film entweder zu lang ist, um in einem Sitting durchgeguckt zu werden, weil Leute alle paar Minuten auf Toilette müssen. Oder eben, was früher der Fall war, bis 1912 oder 15 war das noch so, dass die Reels, die ausgetauscht wurden, die Rollen, die Filmrollen für die Projektion, da musste eine richtige Intermission gemacht werden, damit die Rollen ausgetauscht werden können. Sie haben meistens Musik aus dem Film dann gespielt, ne? Und variiert. Das ist schon so ein Ding, dass irgendwie so die Atmosphäre versucht wurde, so ein bisschen aufrechtzuhalten. Ja, und dann wurde die Rolle getauscht. Aber das ging natürlich irgendwann technisch viel besser und dann gab es nur noch dieses kleine Zeichen. Wenn ihr euch wundert manchmal, warum rechts oben so ein Kreis ist und so ein kleines, der nur ganz kurz für so zwei Frames, drei Frames auftaucht, ist so ein Kreis, der sagt, in so und so viel Frames ist die Rolle zu Ende. Lieber Projekt zu uns, Leiter, bitte wechsel die Rollen wechseln. Und das ging ja dann irgendwann ohne Intermission, ohne dass das irgendwie auffiel. Aber es war schon, ja, genau, eigene Sache. Und dieser Film hat eine Intermission, die einfach eingebaut ist, wo einfach nur Intermission steht und dann läuft ein bisschen Musik. Ja. Ganz toll. Total schön. Ah, schön. Okay, das musste ich jetzt noch reinbringen. Das war wichtig. Kino als Erlebnis. Ja, sehr. Plor, was hast du für mich? Was habe ich für dich? Okay, wir springen sehr weit wieder nach vorne. Und wir sind nicht bei einem Filmklassiker. Und ich weiß jetzt schon, dass die Recherchearbeit wirklich die Hölle wird zu diesem Film. Okay. Weil es ist ein junger Film und es ist nicht so bekannter Film. Ich will endlich mal einen Dokumentarfilm machen. Einen richtigen Dokumentarfilm. Mhm. Und zwar einen, aber alles andere als leicht zu konsumierenden Dokumentarfilm. Aha. Aus dem Jahr 2004 von Franziska Tenner, deutsche Regisseurin, deutscher Film, No Exit. Und zwar hat die Regisseurin ungefähr ein Jahr lang eine freie Kameradschaft in Frankfurt-Oder, also Neonazis. Ach fuck, begleitet. Ich kenne das. Ich glaube, ich habe den schon gesehen. Und der Film hat eine sehr tragische Komponente. Fuck, ja. Aber auch eine sehr komische Komponente. Ja, das stimmt. Funktioniert irgendwie als eine Art Tragikomödie, aber es ist halt wirklich ein Dokumentarfilm. Es werden Menschen gezeigt, die wirklich existieren. Ja. Und das, wie gesagt, von 2004. Das heißt, der Film ist 18 Jahre alt und die waren damals junge Erwachsene. Ja. Das heißt, ich bin mal gespannt, auch ob wir was zu denen heute finden. Das wäre natürlich spannend, das stimmt. Meine Güte, No Exit. Ich erinnere mich daran, wie der rausgekommen ist. Wow. Okay, ja, versucht diesen Film zu finden. Guckt euch auf jeden Fall diesen Film an. Oh, okay. Das kann ich schon mal reinwerfen. Guckt euch den Film an. Er dauert nicht ganz 2 Stunden, 100 Minuten ungefähr. Und man findet ihn auf YouTube in nicht perfekter Qualität, aber auf jeden Fall anschaubar. Und es ist ein Dokumentarfilm. Also er lief auch im Kino. Und das heißt, es ist nicht einfach nur eine Dokumentation, sondern er hat auch einen gewissen künstlerischen Anspruch. Ja. Wow. Okay. Ich bin gerade zurückgeworfen. Ich hatte diesen Film völlig vergessen, aber der ist total krass, glaube ich. Ja, dann, ich freue mich drauf. Plor, vielen Dank. Ja. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.